Kapitel 09. Der Gedanke, dass Stalin ein durch den Krieg geschwächtes Deutschland zu gegebener Zeit unter Druck setzen könnte, hatte Hitler zu jener Zeit offenbar noch nicht beunruhigt. Er schien vielmehr damals fest überzeugt, dass die militärische Überlegenheit Deutschlands auf lange Dauer sichergestellt sei und dass Stalin schon aus diesem Grunde sich gezwungen sehen würde, an den bestehenden Verträgen festzuhalten. Von der Wandlung, die im Sommer 1940 in der Einstellung Hitlers zu Stalin und der Sowjetunion eintrat, wird später die Rede sein. Sterndeutscher, ein Biograf Stalins, meint, Stalin sei überzeugt gewesen, dass der Krieg früher oder später unvermeidlich sein würde. Daher sei ihm alles darauf angekommen, die günstige Lage auszunützen. Deutscher, S437, Stern, Litvinow, Memoiren, S266f. Welche Schande! Wer hätte geglaubt, dass... Litvinow schreibt in seinen Memoiren, es ist alles so gekommen. Das sowjetische Russland und das faschistische Deutschland teilen sich Polen. Iljitsch wird sich im Grabe herumdrehen. Es ist kein Brest-Litowsk, dort ging es einen schmutzigen, aber erzwungenen Frieden. Niemand verpflichtete uns, man auf die Weise die strategischen, um an den Raubzügen Hitlers teilzunehmen. Wenn Ziele Deutschlands aufzudecken glaubt, wohlan? Ich versuchte mit Klim zu sprechen, der in meiner Gegend jagt. Er lachte rätselhaft, ohne zu antworten. Plötzlich erklärte er, warten Sie nur, Papascha. Eines Tages werden wir die hitlerischen Kanaille die Mutter Kosikas zeigen, volkstümlicher russischer Ausdruck. Lassen Sie uns nur Zeit. Wenn Sie, die Deutschen, glauben, schlau zu sein, Sternbotschafter Lorraine teilt Lord Halifax mit, 1. Ich bin jetzt zuversichtlich, dass Italien sich Deutschland nicht anschließen wird, wenn Hitler Krieg macht. 2. Es kann nicht stark genug betont werden, dass jede Andeutung im Parlament, Presse, Rundfunk und so weiter, dass wir zu dieser Schlussfolgerung gelangt sind, dazu angetan ist, alles zu ruinieren. 301/23 August 1939. 3. Trotzdem bin ich der Meinung, dass unsere militärischen Dienststellen ihre Dispositionen für einen uns von Deutschland aufgezwungenen Krieg jetzt auf die Annahme von Italiens Nichtkriegsführung gründen können, aber natürlich unter dem Siegel absoluter Geheimhaltung. 4. Es ist von hervorragender Wichtigkeit, dass Mussolini und Graf Czarnöl jetzt völlig freie Hand und Zeit haben sollten, aus ihrer selbst angerichteten Bescherung auf ihrem eigenen Weg herauszufinden, DBFP 7 Nummer 173, Stern Lord Halifax telegrafiert dem britischen Botschafter Osborne beim Vatikan, es scheint uns, dass die beste Linie, die wir aus dem katholischen Gesichtswinkel heraus verfolgen könnten, die wäre, dass, während unsere Verhandlungen mit der Sowjetregierung geführt würden in der Absicht, dem katholischen Polen verstärkte Hilfe gegen mögliche Aggression Deutschlands zu gewähren, Deutschland Verhandlungen mit der Sowjetregierung führt in der Absicht, den Weg frei zu machen für einen Angriff auf Polen, welches es sogar zu vernichten androht, sollte Polen seinen unter Gewaltandrohung gemachten Ansprüchen widerstehen. Wenn sie dem Obigen zustimmen, würde es möglich sein, den Osservatore zu beeinflussen, etwas in solcher Richtung verlauten zu lassen, DBFP 7 Nummer 184, Sternbotschafter Lorraine telegrafiert Lord Halifax seine erneute Aussprache mit Graf Czarnöl. DB Nummer 82, Stern Lord Halifax telegrafiert an Botschafter Lorraine, dass seine vertrauliche Meinungsdarlegung in der Tat eine willkommene Nachricht sei und dass er sein Bestes tun werde, um die Geheimhaltung sicherzustellen. Ferner sehe er die hervorragende Wichtigkeit durchaus ein, alles zu tun, was möglich ist, um es für Mussolini und Graf Czarnöl leicht zu machen, zu vermeiden, in irgendeinen von Deutschland hervorgerufenen Krieg verwickelt zu werden. Gleichzeitig hoffe er, dass ihm Lorraine seine Ansichten, wie dies am besten erreicht werden könne, in größerer Vollständigkeit und in kürzeren Abständen ausbreiten solle. DBFP 7 Nummer 195, Stern der italienische Botschafter überbringt unter Staatssekretär Wörmann eine Abschrift der Mitteilung, die der britische Botschafter am 20.08. der italienischen Regierung unterbreitet habe. Es unter dem 20.08.39, ADAP 7 Nummer 220, Stern 302/23 August 1939 Botschafter V. Mackensan richtet an Staatssekretär V. Weizsäcker einen längeren Brief über die deutsch-italienischen Beziehungen und die Auskünfte seines Gewährsmannes aus der Umgebung des Duce. Der Brief hat Hitler vorgelegen und ihm gezeigt, dass er sich auf Italien nicht voll verlassen kann. DB Nummer 83, Jen Graf Czarnöl führt in seinem Tagebuch aus, inzwischen ist die Betäubung wegen des russisch-deutschen Vertrages einer vernünftigeren Einschätzung des Ereignisses gewichen. Frankreich und England verkünden nach allen vier Winden, dass sie trotzdem bei einem allfälligen Krieg eingreifen werden. Japan erhebt Einspruch, Nachrichten aus Tokio sprechen von einer Missstimmung, die umso ausgeprägter ist, als Japan bis zur Entscheidung in vollkommener Unwissenheit gelassen wurde. Der Duce gibt meinem Drängen nach und ermächtigt mich, Percy Lorraine einen Lösungsplan vorzuschlagen, gegründet auf einer unverzüglichen Rückkehr von Danzig ins Reich, nachher Unterhandlungen und große Friedenskonferenz. Ich weiß nicht, ob die Gemütsbewegung oder die Hitze schuld waren, jedenfalls ist Percy Lorraine fast in meinen Armen ohnmächtig geworden. Er fand eine Zufluchts- und Ruhestätte im Kabinett, nicht im diplomatischen. Unterredung mit Franco Isbonsit, der eher mutlos und pessimistisch ist. Audi er betonte, obwohl er die Tragweite des russischen Abfalls nicht unterschätzt, dass sich Frankreich schlagen werde. Weizsäcker telefoniert mir vom Berghof, um mir die herbe Antwort Hitlers an den britischen Botschafter mitzuteilen. Eine andere Hoffnung fällt. Neue Unterredung mit dem Duce. Er wünscht nicht, dass ich dem König bei meinem Besuch von den deutschfeindlichen Dokumenten, die ich zusammengestellt habe, Kenntnis gebe. Militärische Maßnahmen Deutschlands am die militärischen Maßnahmen, die mindestens zur Sicherung einer Abwehrbereitschaft und für sonstige Eventualfälle einer kriegerischen Auseinandersetzung mit Polen ergriffen werden mussten, waren nach der zugrunde gelegten Zeittafel 12. August abgeschlossen. Daran anschließend waren noch 14 Tage für den eigentlichen Aufmarsch gemäß Mobilmachungsplan erforderlich, damit spätestens 26. August die Angriffsbereitschaft gegeben war. Angriffstag, Y, und Angriffsstunde, X, wurden gemäß Tagebuch des Generalobersten Jutel am 23. August in einer OKW-Besprechung, die in der Zeit zwischen 11 Uhr und 13 Uhr und 30 Minuten fand, festgesetzt auf Y gleich Tag gleich 26. August X gleich Zeit gleich 4 Uhr und 30 Minuten statt, IMTXQ2S389-303-23 August 1939 nennt, dass Generalstabschef Haider in seinem Tagebuch für die X-Zeit zwei Zeiten, Haider Tagebuch, ADAP 7S470, X-Zeit gleich 4.30. 4.15. Deute ich als Beweis, dass der Termin noch nicht genau festgelegt war bzw. dass diese provisorische Festlegung einem bestimmten Zweck dienen sollte. Audi nach Haiders Spruchkammer-Aussage war der genaue Angriffstermin unbestimmt. Es fehlte zudem an einer schriftlichen Festlegung, wie sie am 31. August mit der Weisung Nummer 1 erfolgte. Nach Auskunft einer hohen Persönlichkeit der Luftwaffe wurde am 23. August nur das Einrücken in die Ausgangsstellungen für den Angriff am 26. August befohlen. Hierbei wurde von Hitler ausdrücklich angeordnet, dass das Anhalten des Heeres durch einen Gegenbefehl gewährleistet sein müsse. Dieser Gegenbefehl wurde am 25. August um 18 Uhr und 15 Minuten erteilt. Generalfeldmarschall Milch sagte in Nürnberg aus, WSTR Proz. Fall 11, Prozessprotokoll BD77S25558, auf die Frage, ob er vom ersten Angriffsbefehl gehört habe, ja, davon habe ich gehört. DHS sollte nicht der Angriff stattfinden, um ganz korrekt zu sein, sondern es sollte eine Bereitschaft hergestellt werden für einen Angriff. Damit war das Wort Angriff noch nicht gegeben. Es ist also ein Unterschied, noch Hookgun spricht, S641, noch von einer Konferenz mit den obersten deutschen Führern am Abend des 23. August auf dem Berghof, auf der Hitler erklärt habe, er sei mehr denn je davon überzeugt, dass England, wenn es darauf ankäme, Deutschland nicht angreifen würde. Er hielt die britische Politik für weitaus vernünftiger, als es die Tatsachen zuließen, und machte geltend, England hat es nicht nötig, Krieg anzufangen und wird infolgedessen auch keinen anfangen. Hookgun gibt zwar den Standpunkt Hitlers richtig wieder, aber für seine Behauptung keine Quelle. Es lässt sich auch nirgends ein Anhaltspunkt dafür finden, ja die Tatsache, dass mindestens Ribbentrop in Moskau und Göring am Abend des 23. August in Berlin waren, spricht dagegen, dass eine solche Konferenz stattfand. Folgenden ähnlichen Satz gebrauchte Hitler am Vortage auf dem Obersalzberg, es erscheint mir daher ausgeschlossen, dass ein verantwortlicher englischer Staatsmann in dieser Lage das Risiko eines Krieges für England übernimmt, DB Nummer 74b, S67. Hitler kannte damals die Umstände nicht, die auch eine andere Entscheidung bewirken konnten als die erwartete logische. Leider enthält die Darstellung Keitels über die Festsetzung eines Tages für den etwaigen Beginn der Operation gegen Polen einen solchen chronologischen Wirr, dass man sich auf sie nicht stützen kann. Man muss bedenken, dass Keitel war, im Milieu des Nürnberger Prozesses ohne schriftliche Unterlagen schreiben musste. Aber bezüglich der Motive für die provisorische Terminsbestimmung stellen seine Ausführungen klar, dass den Polen, Engländern und Italienern die deutsche Entschlossenheit gezeigt werden sollte, zu den Waffen zu greifen, wenn das Ziel nicht auf dem Verhandlungswege erreicht werden konnte. 304-24 August 1939. Wie sich aus den zahlreichen Dokumenten aus der Zeit vom 23. bis 31. August ergibt, wurden die Engländer, Franzosen und Polen laufend durch deutsche Informanten im Geheimen über deutsche militärische Vorbereitungen unterrichtet, wenn auch oft in unzutreffender Weise. Über den Charakter der deutschen Vorbereitungen sagt Generalfeldmarschall V. Manstein in seinem Budier, Verlorene Siege, Manstein, S17F. Die militärischen Maßnahmen jedenfalls, die im August 1939 getroffen wurden, konnten trotz des Aufmarschplans weiß durchaus dazu bestimmt sein, den politischen Druck auf Polen zu verstärken, um es zum Nachgeben zu bewegen. Seit dem Sommer wurde auf Befehl Hitlers fieberhaft an einem Ostwall gearbeitet. Ganze Divisionen, darunter auch die 18. Division, wurden in stetem Wechsel jeweils für einige Wochen an die polnische Grenze verlegt, um an diesem Ostwall zu arbeiten. Was sollte dieser Aufwand, wenn Hitler Polen angreifen wollte? Auch für den Fall, dass er entgegen allen seinen Versicherungen die Möglichkeit eines Zweifrontenkrieges in Betracht zog, wäre dieser Ostwall fehl am Platze gewesen. Denn in einem solchen Falle wäre es immer für Deutschland das einzig Richtige gewesen, zunächst Polen angriffsweise niederzuwerfen, während es im Westen defensiv blieb. Die umgekehrte Lösung, Offensive im Westen, Defensive im Osten, konnte nach den derzeitigen Kräfteverhältnissen gar nicht in Frage kommen. Auch bestanden für eine Westoffensive keinerlei Pläne, noch wurden irgendwelche Vorbereitungen dafür getroffen. Wenn also der Bau des Ostwalls in der damals gegebenen Lage einen Sinn zu haben schien, so doch wohl nur den, durch größere Truppenansammlungen an der polnischen Grenze einen Druck auf Polen auszuüben. Auch der im letzten Drittel des August einsetzende Aufmarsch der Infanteriedivisionen auf dem östlichen Oderufer und die Heranführung der Panzer- und motorisierten Divisionen in Bereitstellungsräume vorerst westlich der Oder brauchte keine wirkliche Angriffsvorbereitung, sondern konnte ein politisches Druckmittel sein. Donnerstag, den 24. August 1939 in Bielitz wurden 25 Deutsche verhaftet, die auf einem Lastkraftwagen ins Innere des Landes weggebracht werden sollten. Als der Wagen unterwegs ins Schleudern geriet und einige Deutsche vom Wagen fielen, eröffnete das polnische Begleitkommando das Feuer auf die Verhafteten, wobei laut Bericht des deutschen Konsuls in Tischen vom 31. August 8 den Tod fanden und mehrere verwundet wurden. Theodor Bierschenk, die deutsche Volksgruppe in Polen, S-353, Stern 305, 24 August 1939. Bei der deutschen Lufthansa gingen zwei weitere Meldungen über die Beschießung deutscher Flugzeuge ein. Der Sachverhalt wurde von den Polen bestritten. DWB 2 Nummer 436 und FGB Nummer 223, Stern. Nach Meldungen aus dem Korridorgebiet begann in Polen die Mobilmachung. Die Landarbeiter wurden von den Feldern geholt und in die Garnisonstädte verbracht. Auch in Ostoberschlesien wurden noch in der Nacht von der Polizei und Gendarmerie die Gestellungsbefehle in die Häuser gebracht und die Betroffenen meist aus den Betten heraus in bereitstehenden Lastwagen in ihre Wehrbezirkskommandos verbracht. Die Stadt Danzig wurde von drei Infanterieregimentern und einem Artillerie, DNBV 24.8. LT Dokumentär. Zeitchronik, S117F, Regiment umstellt. Stern. Außenminister Beat teilte dem französischen Botschafter Noel mit, dass die polnische Regierung gestern Abend beschlossen habe, in Anbetracht des Ausmaßes der durch das Reich gegenüber Polen getroffenen militärischen Maßnahmen, ergänzende Vorsichtsmaßregeln zu ergreifen. Diese Maßnahmen sind in Ausführung begriffen. Sie sind viel umfangreicher als die bisher getroffenen und verfolgen den Zweck, einen großen Teil des Heeres auf Kriegsstärke zu bringen. Entsprechende Requisitionen wurden gleichzeitig vorgenommen. FGB Nummer 219, Stern. Die polnische Delegation hat die Verhandlungen in dem Danziger Zollinspektorenstreit abgebrochen, weil ihr angeblich die Danziger Forderungen unannehmbar erschienen. FGB Nummer 224, Stern. Der polnische Vertreter in Danzig führte in zwei Noten beim Danziger Senat Beschwerde gegen die Ernennung Försters zum Danziger Staatsoberhaupt und gegen verschiedene Fälle der Verletzung wesentlicher polnischer Berechtigungen. Adab 7 S 228-30, Stern. Der britische Konsul in Danzig telegrafiert KNARD, dass der Danziger Senat der polnischen Regierung Kenntnis gegeben habe, dass Herr Förster durch Beschluss zum Staatsoberhaupt ernannt worden sei. Das Außenministerium erklärte, dass dies ein 306, 24 August 1939 klarer Verfassungsbruch sei, weil ein solcher Beschluss außerhalb der Kompetenz des Senats läge. Er schlage vor, die Frage nach der Legalität dieses Schrittes aufzuwerfen, glaube jedoch nicht, dass er die polnischen Interessen in Wirklichkeit berührt. DBFP 7 Nummer 245, Stern. Außenminister Beck wies Botschafter Lipski in Berlin an, Herrn V. Weizsäcker um eine Unterredung zu bitten und ihn daran zu erinnern, dass die polnische Regierung sich immer bereit erklärt habe, unter normalen Bedingungen zu verhandeln. In polnischen Quellen findet diese Behauptung keine Stütze. Nach dem Bericht des britischen Botschafters darüber würde Lipski versuchen, sofern er Weizsäckers Haltung nicht unbefriedigend finde, alle strittigen Punkte zu prüfen mit der Absicht, festzustellen, ob irgendetwas zur Lockerung der gegenwärtigen Spannung getan werden könne. FGB Nummer 220, BBB Nummer 68, Stern. In einer Unterhaltung mit Botschafter Kulundre meinte Botschafter Henderson, die einzige Hoffnung, wenigstens die Frist des Kriegsbeginns noch hinauszuschieben, beruhe auf einer sofortigen Fühlungnahme zwischen Warschau und Berlin. Infolgedessen regte er auch bei seiner Regierung an, sie möge Herrn Beck den Rat erteilen, sofort mit dem Kanzler Fühlung zu nehmen. FGB Nummer 217, Stern. Uns Außenminister Barnett teilt dem französischen Geschäftsträger in London mit, dass die französische Regierung in einer dringlichen Demarche Polen veranlassen wolle, von militärischen Maßnahmen abzusehen, falls der Senat den Anschluss an das Reich proklamieren sollte. Es ist in der Tat von Bedeutung, dass Polen sich nicht in die Rolle des Angreifers begibt, wodurch das Inkrafttreten gewisser von abgeschlossener Verträge behindert würde und wodurch außerdem die polnische Armee in Danzig in eine sehr gefährliche Situation käme. Die Warschauer Regierung müsste sich in diesem Fall vorbehalten, ihre Rechte auf diplomatischem Wege zu verteidigen. Stern, FGB Nummer 218, Barnett beauftragt den Warschauer Botschafter Noel, umgehend Herrn Beck aufzusuchen, um ihm mitzuteilen, dass Frankreich angesichts der neuen, sich aus dem Abschluss des deutsch-sowjetrussischen Paktes ergebenden Lage mehr als je Gewicht darauf legt, dass Polen nicht die Rolle des angeblichen Angreifers übernimmt, die ihm durch das ganze deutsche Manöver zugeschoben werden soll, wodurch es sich 307, 24 August 1939 im Übrigen der Gefahr aussetzen würde, das Spiel des Reiches zu begünstigen. Die Nachteile einer solchen Stellungnahme wären für Polen nicht geringer als für die mit ihm verbündeten Mächte, und zwar wegen der Rückwirkungen, die sie auf die Auslösung der bestehenden und möglichen Bindungen der letzteren mit dritten Mächten haben könnte. Die Warschauer Regierung wird diesen Rat umso eher verstehen, als dieser tatsächlich den Absichten entspricht, die Marschall R.Y.D.Z. Zmiglaj am 19. Juli gegenüber General Einsiede geäußert hatte, Herrn Beck gegenüber nachdrücklichst betonen. Dass wir diese Stellung aus Opportunitätsgründen einnehmen, um die volle Auswirkung der Beistandspakte zu sie werden sichern, FGB Nummer 222, Sternbotschafter Noel unternahm zwei Demarschen bei der polnischen Regierung, um diese auf die Notwendigkeit hinzuweisen, in der Danziger Angelegenheit und auch sonst keine Initiative zu ergreifen, die unwiederbringliche Folgen haben könnte, ohne sich vorher mit uns ins Einvernehmen gesetzt zu haben, FGB Nummer 226, 227, Stern Außenminister Beck eröffnet dem französischen Botschafter Noel. 2. Die Warschauer Regierung würde, falls die Stadtverwaltung der Freien Stadt den Anschluss proklamieren sollte, sofort mit ihren Verbündeten Fühlung nehmen und sich jeglicher militärischer Maßnahme enthalten, solange sie sich nicht einem direkten oder indirekten Angriff ausgesetzt sähe. 3. Die polnische Regierung ist sich der Notwendigkeit bewusst, sich nicht durch Deutschland in eine schiefe Lage bringen zu lassen. Sie wird auch weiterhin im gleichen Sinne wie wir selbst die größte Kaltblütigkeit an den Tag legen. Wenn Herr Förster allerdings den Anschluss proklamieren sollte, so könnte er dies nur auf Veranlassung des Reichskanzlers tun, und es bestehe die Gefahr, dass eine solche Maßnahme in sehr kurzer Frist zu einem Eingreifen Deutschlands führen werde. FGB Nummer 233, Stern, ein Vertrauensmann der deutschen Botschaft in Paris berichtete über seine Unterredung mit dem ehemaligen französischen Ministerpräsidenten Flandin. Der Leser wird darin vergeblich den von Hoogan behaupteten Satz suchen, es sei sinnlos, Krieg zu führen, um Polen zu verteidigen, nachdem die militärische Verteidigung des polnischen Staates aussichtslos geworden sei, Hoogan, S655 plus DB Nummer 84a, Stern 308, 24 August 1939. Der deutschen Feind der Kirillis bringt in Lipukwe zum Ausdruck, dass Frankreich jetzt unter ungünstigeren und gefährlicher gewordenen Bedingungen vor die Wahl gestellt sei, zu widerstehen oder zu kapitulieren. Adab 7 Nummer 238, Sternzahl ist der britische Botschafter Ken ARD versucht in einem Bericht an seine Regierung die deutschen Meldungen über die Unterdrückungsmaßnahmen gegen die Volksdeutschen als unzutreffend oder übertrieben darzustellen und die Zahl von 76.000 Flüchtlingen anzuzweifeln, ich würde sagen, dass 17.000 die absolut höchste, BBB Nummer 52, Sternbotschafter Ken ARD teilt Lord Halifax mit, dass der polnische Generalstabschef heute Nachmittag den britischen Militärattaché getroffen und ihm die kürzlich von Polen ergriffenen militärischen Maßnahmen beschrieben habe. Wenn man die vorher mobilisierten Einheiten berücksichtige, seien jetzt 3/4 der regulären Einheiten in Friedenszeiten auf Kriegsstärke gebracht worden, einschließlich der gesamten Marine und Luftwaffe, der Mehrheit der Kavallerie-Brigaden, Panzereinheiten und Spezialeinheiten von 20 Infanteriedivisionen. General Stachiewicz bestätigte, dass bis 26. August wahrscheinlich eine Gesamtzahl von mehr als 30 Divisionen an der polnischen Grenze konzentriert sein würden. Die neue strategische Lage Polens gegenüber der UdSSR habe sich nicht wesentlich geändert, so dass er keine Notwendigkeit sehe, in irgendeiner Weise die geplante militärische Disposition an der sowjetischen Grenze zu ändern. Die Zwischenfälle nicht nur in Danzig, sondern auch links des größten Teiles der Grenze seien zunehmend provokativen Charakters. Stern, DBFP 7 Nummer 238, Botschafter Ken ARD telegrafiert an Lord Halifax, polnische Reaktion auf sowjetisch-deutschen Pakt ist überraschend ruhig gewesen, vielleicht, weil Polen am wenigsten von russischer Hilfe erwartete, findet, dass es jedenfalls für Deutschland in jedem derartigen Pakt offenkundige Nachteile gibt. Das Ministerium für Äußeres Dritter. Die polnische Presse hat die Richtung eingeschlagen, dass sich Russland also aus Europa zurückzieht und dass sowohl in polnischer Haltung als auch in derjenigen der Verbündeten Polens nichts verändert ist. Die in London in diesem Sinne verfolgte Richtung hat große Befriedigung ausgelöst. Der Pakt wäre in der Hauptsache eine Demonstration. Die UdSSR wünschte eigentlich nicht, ein Faktor in europäischen Angelegenheiten zu werden, und die Tage, da Demonstrationen 309, 24 August 1939 Überzeugungen beinhalteten, gehörten der Vergangenheit an. Der Besuch des Autors des Antikominternpaktes in Moskau zeigte, wie der Boden unter Deutschlands Füßen brennte und wäre ein Zeichen der Schwäche. Es könnte kaum angenommen werden, dass die Sowjets sich wirklich für Deutschlands Hegemonieziele in Osteuropa hergeben würden, DBFP 7 Nummer 252, Sternbotschafter Ken ARD telegrafiert an Lord Halifax, dass ihn Außenminister Beck unterrichtet habe, dass Lipski heute in Berlin eine Unterredung mit Göring hatte. Der Marschall legte dar, dass die Frage Danzigs und sofort verhältnismäßig geringe Angelegenheiten wären, aber das Haupthindernis für jede Verminderung der Spannung zwischen den beiden Ländern wäre Polens Bündnis mit Großbritannien. Herr Beck hatte sich mit dem Präsidenten und Marschall R.Y.D.Z. Zmiglaj beraten, und es war entschieden worden, dass die Antwort kategorisch negativ ausfallen würde, falls die deutsche Regierung diese Andeutung auf irgendeinem anderen Weg vorbringen sollte, DBFP 7 Nummer 263, Sternbotschafter Ken ARD teilt in einem weiteren Telegramm Lord Halifax mit, dass der französische Botschafter Herrn Beck nach ihm gesehen habe. Er habe diesen gedrängt, nicht in eine deutsche Falle zu gehen und bezog sich auf General Einsiede gegenübergemachte Erklärung des Inhalts, dass, falls sich der Senat für eine Rückkehr zum Reich erkläre, ohne irgendeine weitere Maßnahme zu ergreifen, die polnische Regierung eine starke Demarsche sowohl in Berlin als auch in Danzig begünstigen würde, die von Großbritannien und Frankreich unternommen würde. DBFP 7 Nummer 273, Sternoberst Beck erkündigte sich an diesem Zeitpunkt, welche Instruktionen die englische und die französische Regierung ihren Botschaftern in Bezug auf den Nürnberger Parteitag im September zu erteilen gedächten. Der polnische Botschafter, dessen Lage in Berlin völlig zweideutig geworden war, würde, so versicherte Oberst Beck, sich ganz dem anschließen, was sein englischer und sein französischer Kollege vorgeschrieben erhielten. Henderson, S286F, Sternbotschafter Ken ARD teilt Lord Halifax mit, dass Außenminister Beck dem polnischen Botschafter in Berlin Anweisung gegeben habe, heute den deutschen Staatssekretär aufzusuchen. In Ermangelung anderer augenfälliger Entschuldigung, 310-24 August 1939 Kontakt wieder aufzunehmen, würde er hingehen, um Lien Zwischenfall zu protestieren. Dieser Bericht offenbart, wie die angebliche polnische Verhandlungsbereitschaft zu bewerten ist, die im französischen Gelbbuch, Nummer 220, und britischen Blaubuch, Nummer 68, so sehr herausgestellt wurde. Nominell gegen einen Kürz, DBFP 7 Nummer 221, Sternbotschafter Henderson meint zu Hitlers Antwort, dass diese deutlich darauf hinweise, dass die augenblickliche Streitfrage nicht so sehr Danzig und der Korridor sei, die auf spätere Lösung warten könne als vielmehr die Verfolgung der deutschen Minderheit. Ich sehe nicht, wie diese Frage behandelt werden kann außer in direktem Kontakt mit den Polen. Wie stark auch immer die deutschen Presseberichte übertrieben gewesen sein mögen, und was immer es an Aufputschung deutscher Volksangehöriger von diesseits der Grenze ausgegeben haben mag, es gibt keinen Zweifel, dass es weitgehend Grund für deutsche Klagen in dieser Hinsicht gibt. Im Warschauer Telegramm, Nummer 53, erwähntes Enteignungsgesetz ist für mich das klare Anzeichen einer sehr verständlichen, aber gleichwohl inopportunen Bemühung, die deutsche Bevölkerung in Polen unter dem Schutz der Garantien der Westmächte loszuwerden. Der letzte Rest jeder Hoffnung, Krieg zu vermeiden, liegt in sofortigem politischem Kontakt. Die Demarsche des polnischen Botschafters ist zu spät erfolgt, und ich bezweifle, ob jetzt irgendetwas Geringeres als eine direkte Kontaktnahme in der Art wie meine gestrige ausreichend sein würde. Nach Aufsätzen des Obigen höre ich aus einer unanfechtbaren Quelle, dass dies auch die Ansicht der italienischen Regierung ist, die in Warschau vertrauliche Bemühungen unternommen hat, die polnische Regierung zu bewegen, sich der DBFP 7 Nummer 219 vom 24. August 1939, deutschen Regierung zu nähern. Sternbotschafter Henderson berichtet Lord Halifax, dass er den polnischen Botschafter Lipski vom Wesen seiner gestrigen Unterhaltung mit Hitler unterrichtet und ihm gesagt habe, dass er die Möglichkeit eines Ultimatums an Polen im Laufe der nächsten zwei Tage voraussehe, das heißt unmittelbar nach Ribbentrops Rückkehr. Im gleichen Sinne habe er den französischen Botschafter und den Geschäftsträger der USA unterrichtet. Als er dem südafrikanischen Gesandten den Text von Hitlers Antwort gegeben habe, hätte dieser gemeint, dass es seine Regierung schwierig finden dürfte, SMR in der polnischen Streitfrage zu unterstützen. DBFP 7 Nummer 233, Stern 311-24 August 1939. Der Danziger Senatspräsident Kreiser berichtet dem Auswärtigen Amt, dass der Völkerbundskommissar Burkhardt in seiner heutigen Unterredung mit ihm darauf zu sprechen gekommen sei, dass die internationale Lage sich weiter zuspitze, und dass insbesondere nach dem Henderson-Besuch auf dem Obersalzberg beim Führer, die englische Einstellung sich kriegsmäßig weiterhin versteift hätte. ADAP 7 Nummer 231, Sternbotschafter Henderson telegrafiert an Lord Halifax, ich sehe persönlich keinerlei Hoffnung mehr, Krieg zu vermeiden, wenn nicht der polnische Botschafter instruiert wird, heute oder spätestens morgen um persönliche Unterredung mit Hitler nachzusuchen. Zweiter. Obwohl ein solches Verfahren in diesem Stadium allen Beteiligten äußerst verhasst sein muss, könnte es den Vorteil des Zeitgewinns haben und dass man Hitler veranlasst, seine Bedingungen offenzulegen vor dem Erlass irgendeines Ultimatums oder der Erzeugung einer Situation in Danzig, aus der es für die betroffenen Parteien keinen Ausweg geben wird. Auf diesem inoffiziellen Weg dargelegte Bedingungen dürften um ein weniges generöser sein und dadurch die Grundlage einer möglichen Schlichtung bieten. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr dürftig, aber ich empfinde und rege gleichwohl dieses Verfahren an angesichts der Verpflichtungen andernfalls. Dritter. Falls Danzig im Laufe der nächsten paar Tage, wie man hier glaubt, seinen Wiederanschluss an das Reich verkündet, finde ich es schwer zu glauben, dass es in Polens wirklichem Interesse liegen würde, die gewaltsame Besetzung jener Stadt einzuleiten. DBFP 7 Nummer 241, Sternbotschafter Henderson berichtet am 25.8. über ein Gespräch, das er am 24. mit dem italienischen Botschafter hatte, er erschien ganz hoffnungslos. Im Allgemeinen hatte er irgendeine Vorstellung, doch diesmal hatte er sie nicht. Nach ihm könnte Mussolini nichts mehr, er erzählte mir, tun und Italien wäre gezwungen, Hitlers Führung zu folgen, dass er vorher nichts von dem russisch-deutschen Pakt gewusst habe und, als er davon hörte, es nicht geglaubt habe. Ich kann nur annehmen, dass die zuerst russische Freundschaft Italien zu denken gibt. Meiner Meinung nach sieht es aus, als ob Deutschland erkennt, dass Italien kein sehr starker Freund ist und plant daher, gänzlich in das russische Lager überzugehen. Und selbst jetzt wundere ich mich, was das wirkliche deutsche Geschäft mit Stalin war. Ich kann nicht glauben, dass letzterer einen Nicht-Angriffspakt angenommen hätte ohne Tauschgeschäft. Auch glaube ich nicht, dass die neue Freundschaft hier aufhört. In Mein Kampfstern schrieb 312-24 August 1939 Hitler, dass Britannien Deutschlands bester Freund wäre, Italien sein zweiter. Nachdem er versäumt hatte, den ersten zu bekommen, stürzte er sich auf den zweiten. Aber dieser hat seinem Zweck gedient und wird ihn wahrscheinlich gegen eine russische Allianz über Bord werfen, was obgleich es am Ende Krieg zwischen den beiden Räubern bedeutet, eine Zeit lang seinem Zweck gedient. Beiläufig erzählte Attolico mir auch, dass, soviel er wüsste, seine Regierung es nicht fertig brachte, Hitler zu überreden, sein ursprüngliches Angebot an Polen zu wiederholen. Ich fürchte, es war zu gut, um wahr zu sein. Eines kann ich Ihnen versichern, durchaus und äußerst nutzlos zu sein scheint mir ein Vorschlag für eine allgemeine Konferenz. Wenn es einen Ausweg gibt, kann es nur durch direkte Verhandlung zwischen Polen und Deutschland sein. Ich glaube, es ist beinahe nutzlos zu schreiben, da die Augenblicke so schnell schwinden, dass Polen wieder zu spät handeln wird, um sich zu retten, und es ist Polen, das der große Verlierer sein wird. Die Rache für irgendetwas, das uns gelingt zu tun, um Deutschland zu verletzen, wird an Polen gekühlt. Genau wie, als die britischen Bischöfe Niemöller unterstützten, es der letzte war, da er sich in Hitlers Macht befand, der den Musikanten, DBFP 7 Nummer 312, bezahlte. Das Ende dieses Briefes findet der Leser unter dem 25. August. Stern: Der ungarische Außenminister las dem deutschen Gesandten in Budapest Telegramme der ungarischen Gesandten in anderen Hauptstädten vor. Danach habe Sir Vance Ittitiart, der diplomatische Hauptberater des britischen Außenministers, gesagt, England werde keinesfalls nachgeben. Selbst wenn gewaltsames Vorgehen nicht gegen Souveränität und territoriale Integrität Polens gerichtet sei, werde England sofort mobilisieren und in Aktion treten. Adab 7s 211, Stern: Der englische Generalkonsul verließ Danzig, ohne sich zu verabschieden. Adab 7s 224, Jen: Der englische Marineattachpfund in Rom sagte nach seiner Rückkehr aus London zu seinem deutschen Kollegen, für England habe sich im Frühjahr als notwendig ergeben, den deutschen Expansionsbestrebungen entgegenzutreten. Die Wahl der Angelegenheit Danzig hierfür sei allerdings unglücklich gewesen und in dieser Frage habe Deutschland heute die weit bessere Basis. Nachdem aber das Übereinkommen mit Polen geschlossen sei, stünde es für die englische Mentalität außer jeder Frage, 313-24 August 1939, dass das gegebene Versprechen eingelöst werden müsse. Im demokratisch regierten Staat muss auf öffentliche Meinung Rücksicht genommen werden. Diese wolle kein zweites München. Ein Krieg würde für England in jedem Falle nachteilig sein. Auch militärisch sei der Erfolg fraglich, da auf der deutschen Seite Italien, Japan, Russland, Spanien und Ungarn ständen. Adab 7s 252, Stern: Premierminister Chamberlain nahm in einer längeren Rede vor dem Unterhaus zur außenpolitischen Lage Stellung. Das gleiche sagte Lord Halifax in seiner Rede vor dem Oberhaus. DB Nummer 85, Stern: Im Unterhaus stellte der Labour-Abgeordnete Beran die Frage, ob die Regierung es nicht für möglich halte, mit Sowjetrussland zu irgendeiner Abmachung zu kommen, da die Verwirklichung der englischen Garantie für Polen sich ohne die Hilfe Russlands sehr schwierig gestalten würde. Großbritannien und Frankreich könnten ohne ein Abkommen mit Russland nur sehr wenig militärischen Beistand leisten. Der Ministerpräsident müsse dem Hause die Versicherung abgeben, dass man es bei der augenblicklichen Lage nicht belassen werde. Polen ohne einen Vertrag mit Russland eine Garantie zu geben, sei ein schwerer Fehler gewesen. Archiv für Außenpolitik und Länderkunde 1939 40s 544, Sternlegationsrat Likus von der Dienststelle Ribbentrop schreibt in einem vertraulichen Bericht, der belgische Botschafter, Vicomte d'Avignon, erklärte am Donnerstagmittag einem belgischen Pressevertreter, dass die Lage für den Frieden vollkommen hoffnungslos sei. Der belgische Botschafter hatte im Laufe des Vormittags mit einem englischen Diplomaten eine Unterhaltung über den Verlauf des englischen Botschafterbesuches beim Führer gehabt, kaum noch an die Möglichkeit, dass der Frieden gesichert werden könnte. Auch Sir Neville, Henderson, glaube der belgische Botschafter, zeigte sich auf das tiefste deprimiert. Der belgische Journalist sah ihn in einem Augenblick vollkommen starr menschlicher Rührung mit Tränen in den Augen. Der belgische Botschafter ist davon überzeugt, dass dieser Krieg von keinen der beiden Teile gewonnen werden kann, Adab 7 Nummer 257, Stern. 314. Hermann Göring empfing den Schweden Birger Dalerus um 14 Uhr in Karinhall. Dieser berichtet darüber, er gab mir einen umfassenden Überblick über die militärische und politische Situation. Besonders hob er hervor, dass die deutsche Ausgangsposition durch den Vertrag mit Russland in hohem Grad verbessert worden sei. Hitlers Streben sei immer gewesen, frühere Fehler nicht zu wiederholen und vor allem einen Zwei- oder Mehrfrontenkrieg zu vermeiden. Göring betonte dann, dass die Gefahr eines solchen durch den Vertrag mit Russland weggefallen sei, unterstrich aber gleichzeitig, dass die deutsche Regierung nach wie vor den aufrichtigen Wunsch hege, mit England zu einer Vereinbarung zu kommen. Er beklagte, dass die beabsichtigte Konferenz nicht zustande gekommen sei und versuchte im Verlauf des Gesprächs, die Lage so darzustellen, als ob der Gang der künftigen Ereignisse ganz von der Bereitschaft und der Initiative Englands abhänge. Er bat mich bereits am folgenden Tag nach England hinüberzufahren und der englischen Regierung zu bestätigen, dass die deutsche Regierung zu einer Verständigung zu kommen wünsche, und dass er, Göring, seine ganze Autorität einsetzen werde, um dieses Ziel zu erreichen. Der Anlass zu dieser Bitte, die mit viel Eifer vorgetragen wurde, war, dass Göring nicht glaubte, das Auswärtige Amt sei fähig oder willens, einen hinreichend engen Kontakt mit dem Foreign Office herzustellen, um zu einer friedlichen Lösung zu kommen. Um 16 Uhr musste Göring nach Berlin fahren, um mit dem polnischen Botschafter Lipski persönlich zusammenzutreffen. Er hob besonders hervor, dass er auf seine persönliche Freundschaft mit Lipski baue in Anbetracht der Möglichkeit, mit Polen zu einer Verständigung zu kommen. Nach dem Gespräch mit Lipski sollte er zu Reichs-KNZ-Lei, um mit Hitler und Ribbentrop zu konferieren. Dieser wurde im Lauf des Nachmittags von seinem bedeutungsvollen Besuch in Moskau zurückerwartet, während Hitler aus Berchtesgaden kommen sollte. Da Göring in seinem Eifer, seine Auffassung der Lage klar zu legen, das Gespräch fortzusetzen wünschte, bestellte er ein zweisitziges Cabriolet. Während der Fahrt erzählte er mir, Camberlain werde am selben Abend im Unterhaus eine Rede halten, und er versprach, mir später am Abend telefonisch sowohl den Eindruck, den Chamberlains Rede auf die deutsche Regierung gemacht habe, wie den Inhalt des russischen Vertrages mitzuteilen. 23 Uhr und 20 Minuten telefonierte Göring ins Hotel und teilte mit, dass Camberlains Rede einen günstigen Eindruck gemacht habe, gleichzeitig betonte er, dass der Vertrag mit Russland bedeutend weitergehende Konsequenzen habe, als aus dem offiziellen Kommunikfunk zu entnehmen sei. Erneut unterstrich er die Wichtigkeit meiner sofortigen Abreise nach England, damit die englische Regierung erfahre, wie wünschenswert baldige Verhandlungen seien, und er bestätigte auch nochmals den Willen Deutschlands, mit England zu einem Übereinkommen zu gelangen. Stern 315-24 August 1939. Der britische Botschafter in Paris berichtet Lord Halifax, mein amerikanischer Kollege erzählt mir, dass eine wichtige Erklärung von Präsident Roosevelt abgegeben werden wird, vielleicht sogar vor seiner morgigen Rückkehr nach Washington. Zweiter. Herr Bully TT empfindet jedoch, dass diese Erklärung, obwohl sich die amerikanische Sympathie für diejenigen bekunden wird, die gegen Aggression zusammenstehen, nicht weitreichend genug sein wird, Krieg zu verhindern. Dritter. Herr Roosevelt hat Herrn Bully TT oft gefragt, welche Maßnahme er bei Eintritt eines Krisenfalles wie des gegenwärtigen im Interesse des Friedens ergreifen könnte, aber Herr Bully TT gibt zu, dass er jetzt in Verlegenheit ist, welchen Rat er dem Präsidenten bei seiner Rückkehr durchtelefonieren soll. Vierter. Falls es irgendeine Anregung gäbe, die SMR glaubt, zweckdienlicherweise machen zu können, könnte ich diese Herrn Bully TT als von mir persönlich stammend weitergeben. Fünfter. Der Botschafter sagt mir, dass Goebbels Hitler kürzlich vom Krieg abgeraten habe, solange Herr Roosevelt Präsident wäre, zufolge der Wahrscheinlichkeit, dass der Letzte die Vereinigten Staaten an der Seite Großbritanniens und Frankreichs hereinzerren würde, aber dieser Rat fand anscheinend taube Ohren. DBFP 7 Nummer 250, Stern. Der deutsche Geschäftsträger meldet aus Washington, dass die öffentliche Meinung von dem Ereignis des deutsch-russischen Vertragsabschlusses so überrascht und perplex sei, dass sie noch keine klare Einstellung zu diesem Ereignis gefunden habe. Allgemein würde empfunden, dass auch die Lage Amerikas sich grundlegend geändert habe. Das Bestreben der Isolationisten, Amerika nun erst recht aus dem europäischen Konflikt zu halten, kommt verstärkt zum Ausdruck, obwohl sie von denjenigen Kreisen unter schärfsten Druck gesetzt würden, die die Auffassung vertreten, dass Amerika den beiden Demokratien England und Frankreich zur Seite stehen müsste. Nach dem Ausfall Russlands bestehe durchaus die Gefahr, dass England und Frankreich eine Niederlage erleiden könnten, durch die das Gleichgewicht der Kräfte derart verändert würde, dass auch die Vereinigten Staaten von Amerika in eine akute Gefahr für Unabhängigkeit und Bestand gerieten. Roosevelt, der diesen Standpunkt vertrete, sei entschlossen, die Demokratien mit der gesamten moralischen Macht und materiellen Kraft dieses Kontinents zu unterstützen. Mit seinem Brief an den italienischen König hoffe Roosevelt, einen Keil zwischen die Achsenmächte treiben zu können. Die Presse tue alles, um die Kriegsschuld Deutschlands eindeutig festzulegen und damit die Interventionsgedanken noch stärker ins Volk, Adab 7s 213f, vorwegzutragen. Stern 316-24 August 1939. Wie Legationsrat Likus von der Dienststelle Ribbentrop mitteilt, stammt das Gerücht, dem englischen Geheimdienst sei es gelungen, das beim letzten Deutschlandbesuch von Graf Czarnöhö mit Mussolini geführte Telefongespräch abzuhören, von dem englischen Journalisten Williams, der Deutschland bereits am 22.08. verlassen habe. Dieses Gespräch lasse die schwache und schwankende Haltung der Politik Mussolinis deutlich erkennen. Ich bin überzeugt, dass dieses Gerücht absichtlich von englischer oder italienischer Seite in die Welt gesetzt worden ist, um die wahre Quelle der Verräter einzuführen, Adab 7 Nummer 256, decken. Sternpräsident Roosevelt richtete an Adolf Hitler eine Botschaft zur Erhaltung des Friedens. Er behauptet darin wahrheitswidrig, dass er auf seinen Appell vom 14.04. keine Antwort erhalten habe. Die gleiche Behauptung wird in der offiziell von der amerikanischen Regierung herausgegebenen Schrift Amerika und Deutschland 1939-1945 aufgestellt. Darin wird ferner behauptet, dass Deutschland den Vorschlag Roosevelts abgelehnt, Polen ihn dagegen angenommen habe. Der Appell vom 14.04.1939 wurde am 28.04. beantwortet. Die Antworten auf die Botschaft vom 24.08. wird der Leser noch vorfinden. Eine ähnliche Botschaft richtete Präsident Roosevelt an den polnischen Staatspräsidenten Moszycki. DB Nummer 86, DB Nummer 87, Stern. Der ehemalige deutsche Botschafter Dieckhoff beurteilt beide Botschaften wie folgt: Besonders charakteristisch waren seine am 24. August 1939 an den Führer und an den polnischen Staatspräsidenten Moszycki gerichteten Telegramme. Gewiss sprachen diese Telegramme von der Notwendigkeit der Erhaltung des Friedens und von den Möglichkeiten von Arbitration und Konkiliation, aber das Telegramm an Moszycki zeigte klar, dass unter keinen Umständen der Eindruck entstehen sollte, als wolle Roosevelt einen Druck auf Polen ausüben oder auch nur eine Mahnung zum Einlenken oder zur Nachgiebigkeit gegenüber Deutschland aussprechen, während der Text des Telegramms an den Führer im Tone sehr viel schärfer war. Dieckhoff, S18, Stern. Auch der Papst richtete über den Rundfunk einen eindringlichen Friedensappell an die Völker. BBB Nummer 139, Stern 317, 24 August 1939. H.M. Weizmann, der Präsident des Zionistischen Kongresses, berichtet: Nach dem 22. August beschleunigte der Kongress sein Tempo, die Diskussionen wurden beschränkt, die Beschlüsse mit größerer Eile angenommen. Der Präsident wurde gewählt und am Abend des 24., einen Tag vor Beendigung, nahm ich meinen Abschied vom Kongress. Es war ein schmerzliches Abschiednehmen, in das persönliche und allgemeine Vorahnungen gemischt waren und Hoffnungen ausgedrückt, dass diese Vorahnungen zunichte werden möchten. Ich wendete mir die besonders an die polnischen Delegierten und sagte: Gott gebe, dass euer Schicksal nicht das der Juden im benachbarten Land sei. Wir fuhren an diesem Abend zur Schweizer Grenze. Wir fanden die Grenze geschlossen. Auf unsere Vorhaltungen, dass der Krieg noch nicht erklärt sei, dass wir britische Bürger wären, die nach Hause reisten, wiederholte der Gendarm ständig: Ohne Passe plus. Bis uns schließlich erlaubt wurde, in die neutrale, Weizmann, Trial and Error, S414, Zone zu passieren. Sternbotschafter Attolico liefert Mussolini die Ausreden: Siebert, S28889, man kann sich vorstellen, wie die sorgenvollen Gedanken Attolikos und Meiji Stratis immer wieder um die eine Frage kreisten, wie es ohne Gefahr verhindert werden konnte, dass Italien gegen seinen Willen in die Katastrophe gezogen wurde. Nachdem Magistrati sich schon am 23. August in einem Briefe an Czarne über solche Möglichkeiten ausgelassen hatte, suchte Attolico am 24. August in einem längeren Telegramm Mittel und Wege aufzuweisen, wie dies am besten geschehen könnte. Ein Dokument, das den praktischen Verstand, die logische Schärfe und diplomatische Schleue des Apuliers bezeugt. Seine Darlegungen gehen von der Tatsache aus, dass sich England nach dem Schlage, den ihm der Moskauer Pakt versetzt hatte, wieder erholt hat. An der Ehre gepackt, steht es fester denn je zu Polen. Wenn der letzte Versuch zur Rettung des Friedens misslingt, wird es mit allen Kräften Krieg führen. Angesichts dieser Tatsache ist es die Pflicht Italiens, jeden englischen Versuch zur friedlichen Beilegung dieser Krise zu unterstützen. Konsequenz in dieser Richtung wird auf jeden Fall nützlich sein. Dies ist aber auch unumgänglich nötig, weil die italienische Haltung der letzten Woche und noch mehr der letzten Tage auf deutscher Seite ein leichtes Gefühl des Misstrauens geweckt hat. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, dass der Außenminister auf einer neuen Unterredung mit Ribbentrop besteht. Wie die Krise beigelegt wird, durch eine Konferenz oder durch direkte deutsch-polnische Verhandlungen, ist nebensächlich. Die Hauptsache ist, dass Italien die Linie beibehält, die es seit dem deutschen Einwand gegen den Konferenzvorschlag des Duce jede Berechtigung, denn Deutschland ist jetzt so gestärkt, dass die Annahme des Vorschlages nicht mehr als Schwäche aufgefasst werden könnte. Die Ablehnung würde darauf schließen lassen, dass Deutschland um jeden Preis den Krieg will. In diesem Falle müsste die italienische Regierung der Deutschen Folgendes erklären: 31. August 1939, wir sind mit euch in der Beurteilung der Lage nicht einig und daher auch nicht hinsichtlich der Voraussetzungen für ein eventuelles Funktionieren des Bündnisses. Wir könnten aufgrund des Artikels I unser Veto einlegen, aber wir haben es nicht getan und tun es auch nicht. Wir versprechen euch völlige Solidarität. Doch sind wir aus den wiederholt dargelegten Gründen nicht in der Lage, einen Krieg zu führen. Das ist auch besser für euch, denn unser Kriegseintritt hätte eine gefährliche Ausweitung zur Folge. Was aber in einer ersten Phase nicht möglich und nicht nützlich ist, kann und wird sicher in einer zweiten Phase möglich und nützlich sein. Italien wird eingreifen, wenn ihr ihm die Zeit und die Möglichkeit gelassen habt, den Mangel an Flak, Material, X, Y, Z und Kohlenreserven und so weiter zu beseitigen. Alle diese Dinge müsste man, nach Attolico, im technisch-militärischen Rahmen behandeln, weswegen der Außenminister für seine Unterredung mit Ribbentrop von dem Generalstabschef Badoglio und dem Kommissar für Kriegswirtschaft General Dall'Olio begleitet sein sollte. Bei einem Zusammentreffen deutscher und italienischer Militärs würden die Deutschen zeigen wollen, dass sie für eine erste Zeit gut ohne uns fertig werden können. Sie würden dann das vorschlagen, was wir wollen, und alles würde sich planmäßig ergeben. Ribbentrop und den Experten müsste jedoch bis spätestens morgen, den 25. August, erfolgen, damit die italienischen Wünsche noch vor dem möglichen Beginn der die italienische Einladung zur Besprechung mit Feindseligkeiten vorlegen. Zum Schluss bittet der Botschafter um entsprechende Instruktionen. Ein Vergleich dieser Darstellung der Botschaft ad Olikos mit der Hockans ergibt, dass letzterer seiner Fantasie etwas zu freien Lauf gestattete. Er unterstellt ad Olico verschiedene Behauptungen, die er dann als durch und durch verlogen bezeichnet. Hockan, S667, Stern Lord Halifax telegrafiert an Botschafter Lorraine, Signor Mussolini wird einsehen, dass es SMR nicht möglich ist, der polnischen Regierung anzuraten, dass sie aus freien Stücken das Recht der freien Stadt anerkennen sollte, zum Reich zurückzukehren, und in der Tat wäre es nach meiner Ansicht zwecklos, sie aufzufordern, irgendeine Regelung hinzunehmen, die nicht a. die Unabhängigkeit und lebenswichtigen wirtschaftlichen Rechte Polens völlig sichert und b. eine internationale Garantie für die Regelung vorsieht. Wenn demzufolge Signor Mussolini von Herrn Hitler irgendwelche Zusicherungen erhalten könnte, dass die Regelung, an die er denkt, solche Bürgschaften vorsehen würde, und wenn er zu verstehen geben würde, dass er den Gedanken einer internationalen Garantie akzeptierte, dann könnte es eine mögliche Basis für eine Annäherung an die polnische Regierung geben. Signor Mussolini wird vielleicht Anregungen zu machen haben in Richtung einer Modifikation der Form, in der dieser 319-24 August 1939 Vorschlag dargeboten werden könnte. Falls dies der Fall ist, würde ich natürlich erfreut sein, sie zu erwägen. Lord Halifax teilt Botschafter Lorraine mit, dass er soeben aus der Presse von Präsident Roosevelts Appell an den König von Italien erfahren habe. Wenn er es für nützlich halte, könnte er Graf Czarne wissen lassen, dass er kein vorheriges Wissen von diesem Schritt gehabt habe. DBFP 7 Nummer 222, DBFP 7 Nummer 244, in einem weiteren Telegramm teilt er mit, dass auf Mussolinis Anregung hin ein unverzüglicher Schritt in Warschau unternommen worden sei. Er hätte gehört, dass Herr Beck den polnischen Botschafter in Berlin angewiesen habe, heute den Staatssekretär aufzusuchen. DBFP 7 Nummer 243, Sternbotschafter Lorraine berichtet an Lord Halifax, am 25.08.1939 2:30 Uhr, dass er Mussolini durch den Unterstaatssekretär unterrichtet habe. Dieser habe ihm gesagt, dass Mussolini fürchte, dass ein bloßer Kontakt zwischen dem polnischen Botschafter und dem Staatssekretär Weizsäcker unzulänglich sei und in gar keinem Verhältnis zu dem Ernst der Fragen stehe, um die es gehe. Es sei eine bedeutsame Geste, er fort ehrlich, um irgendeine Wirkung hervorzurufen, zum Beispiel ein Vorschlag von Oberst Beck, Herrn V. Ribbentrop zu treffen. Er, Lorraine, habe dem Unterstaatssekretär gesagt, dass es nach seiner Meinung für Oberst Beck unmöglich sein würde, nach Berlin zu fahren, denn es würde zu sehr nach Kapitulation riechen. DBFP 7 Nummer 262, General Jotel trägt in sein Tagebuch, Schmund, Hitlers Adjutant, vom Obersalzberg zurück. Deutet an, dass der Führer nicht mehr ganz sicher ist, ob England diesmal nicht ernst macht, er will aber die Auseinandersetzung mit England nicht, IMTXQ 2S 390, Sterngauleiter Bohle von der Auslandsorganisation der Enstab gab Weisung, dass die Amtsträger der polnischen Landesgruppe auf ihren Posten bleiben sollten. Die Reichsdeutschen wurden von Berlin zum Verlassen des Landes aufgefordert. Louis de Jong, die deutsche 5. Kolonne im Zweiten Weltkrieg, S 146, Stern meiden. Die deutschen Botschaften in Paris und London werden angewiesen, besonders gefährdeten deutschen Persönlichkeiten, insbesondere diesem oder jenem Pressevertreter unauffällige Abreise nahezulegen und jede alarmierende Wirkung zu ver. Adab 7S 219, 320 Freitag, den 25. August 1939 das Schulschiff Schleswig-Holstein lief in den Danziger Hafen ein. Stern die Kriegspsychose innerhalb der polnischen Armee ist auf dem Höhepunkt angelangt. Die polnische Presse ermuntert zum Angriffskrieg. Die planmäßige Verfolgung und Bedrohungen des Deutschtums in allen Teilen Polens haben die Erregungen der deutschstämmigen Bevölkerung ins Unerträgliche gesteigert. Durch sämtliche Orte Ostoberschlesiens ziehen unaufhörlich bewaffnete Trupps von Militär, Polizei und Aufständischen, die ein regelrechtes Schreckensregiment ausüben. Sämtliche Häuser werden planmäßig durchsucht, ob sich noch irgendwo Männer versteckt halten. Dabei kommt es zu Misshandlungen von Frauen und Kindern, wenn sie nicht angeben können, wo sich ihre Männer und Väter befinden. Die Bahnhöfe und Ausfallstraßen werden abgesperrt, Reisende und Kraftwagenführer angehalten und durchsucht. Aus den Zügen und Autobussen werden fortgesetzt Reisende verhaftet und fortgeführt. In einem Gruppenlager bei Lads weigerten sich etwa 30 Volksdeutsche und mehrere Ukrainer, die mit einem größeren Truppentransport nach Nordpolen befördert wurden, für Polen in den Krieg getrieben zu werden. Die Verweigerer wurden daraufhin von einem größeren Aufgebot von Feldgendarmen entwaffnet, außerhalb des Lagers getrieben und dort mit einem Maschinengewehr beschossen, so dass 24 getötet wurden, Dokumentarische Zeitchronik 1939, S120F, Stern. Nach Meldungen der Staatspolizeistelle Elbing wurden an 6 Stellen Häuser von Deutschen an der Grenze von Tätern aus Polen angezündet und eingeäschert. Teile einer Straßen- und Eisenbahnbrücke bei Zandersfelde-Neuliebnau wurde von polnischem Militär gesprengt und zerstört. DWB 2 Nummer 470, Stern. Die Polen melden ihrerseits deutsche Angriffshandlungen und Übergriffe. FGB Nummer 237, Stern. An die deutsche Presse ergeht folgende Anweisung, die eine vorhergegangene schärfere hinfällig machte: In diesen Tagen, in denen an die Disziplin der Presse 321-25 August 1939 höchste Anforderungen gestellt werden müssen, ist es notwendig, in bestimmten Fragen die erforderliche Vorsicht walten zu lassen. Meldungen über militärische Aktionen der Polen und über Terrorhandlungen können nicht auf eigene Faust veröffentlicht werden, sofern sie nicht von DNB oder Reichsadi stammen. Bei Meldungen aus anderer Quelle muss vor einer Veröffentlichung beim Reichspropagandaamt angefragt werden. HS in Nation Europa 561-47, Stern. Die deutsche Botschaft in Warschau und die Konsulate in Polen werden angewiesen, sämtliche Reichsdeutschen sofort zur Ausreise aus Polen zu veranlassen. Adab 7-248, Stern. Der französische Botschafter Noël: Insbesondere erinnere ich mich eines der nächtlichen Besuche, die ich Beck am 25.8. machte, um ihn zur Verdoppelung der Vorsicht bezüglich Danzigs zu veranlassen. Um gegen die außerordentliche Müdigkeit seines schon durch die Tuberkulose unterminierten Organismus anzukämpfen, musste sich der Außenminister durch künstliche Mittel aufrechthalten. Er war noch gesprächiger und nervöser wie sonst, und seine Mitarbeiter hatten versucht, mich zu verhindern, ihn zu sehen. Wenn er auch Dinge sagte, die mich sehr verwunderten, so nahm er nichtsdestoweniger meine Ratschläge dankbar entgegen. Stern, Noël, S408, der französische Militärattaché in Warschau, General Fory suchte den polnischen Marschall RYDZ Miklaj auf, um ihm unter Hinweis auf deutsche Behauptungen von Grenzzwischenfällen nochmals zu empfehlen, strikteste Anweisungen zu geben, damit keine Unvorsichtigkeiten von den polnischen Truppen begangen würden. Der Marschall habe gesagt, es sei ihm völlig klar, worauf die deutschen Manöver hinzielten, er sehe die Falle, werde aber nicht hineinfallen. FGB Nummer 236, Stern. Um 17:30 Uhr empfing Adolf Hitler den französischen Botschafter Colundre. Eine deutsche Aufzeichnung liegt nicht vor. DB Nummer 88, Stern. Lord Halifax beauftragt Botschafter Sir Phipps, der französischen Regierung sofort vorzustellen, dass wir jetzt ohne weiteren Verzug unser Vorgehen im Falle 322 einer deutschen Verletzung von polnischem Gebiet gegenüber polnischem Widerstand in Übereinstimmung bringen müssen. Zweiter. SMR würde in diesem Falle vorschlagen zu verlangen, dass in einer bestimmten Zeitgrenze die deutsche Regierung ihre Truppen aufhalten und ihre Bereitschaft erklären sollte, in Verhandlungen einzutreten. Mangels dessen würde SMR alle notwendigen Schritte tun müssen, ihre Verpflichtungen gegen Polen mit dem Ablauf der Zeitgrenze zu erfüllen. Ich würde froh sein, sobald wie möglich zu wissen, dass die französische Regierung zustimmt, so dass keine Verwirrung entsteht oder Zeitverlust, wenn die Lage sich, DBFP 7 Nummer 278, einstellt. Diese völlig klare Sache mogeln die englischen Historiker Gilbert und Gott passend zur Tendenz ihres Buches um. An jenem Abend arbeitete er eine Formel aus, die es England ermöglichen sollte, seine Verpflichtungen gegenüber Polen zu erfüllen, ohne in Feindseligkeiten mit Deutschland verwickelt zu werden. Er schlug vor, England solle im Falle eines dunklen Angriffs verlangen, dass die deutschen Truppen innerhalb einer festgesetzten Zeit in ihrem Vormarsch innehielten. Sie würden dann ihre Bereitschaft zum Eintritt in Verhandlungen zum Ausdruck bringen. Wieder einmal hatte Henderson gewonnen. Ein deutsch-polnischer Krieg würde in Englisch-Deutsche, Gilbert und Gott S. 214, Gespräche führen. Sternbotschafter Phipps in Paris teilt Lord Halifax mit, dass ihm sein amerikanischer Kollege erzählt habe, dass M.A. Daladier heute zu ihm bemerkte, dass er fest glaubte, der beste Weg, auf Hitler Eindruck zu machen, dass Großbritannien es ernst meine, der sei, sobald wie möglich eine britische Division nach Frankreich zu senden. Wenn eine Division zu viel wäre, dann würde ein Regiment mit Dudelsäcken den Trick tun. Daladier bemerkte aber, dass er diese Anregung nicht selbst machen könne oder durch den französischen Botschafter. M.A. Bulitete fragte darauf, ob M.A. Daladier ihn ermächtige, mir als persönlichen Freund das zu erzählen, und M.A. Daladier stimmte zu. M.A. Bulitete hat schon mit Präsident Roosevelt telefonisch gesprochen nach seiner Rückkehr nach Washington. Er sagt, der Präsident legte den größten Nachdruck darauf, ständig dem deutschen Volk drahtlos die Tatsache einzupumpen, dass das Nazi-Regime den Krieg unvermeidlich mache, weil Frankreich und Großbritannien durchaus entschlossen sind, fernere Angriffe auf schwache Staaten zu unterbinden. DBFP 7 Nummer 306, Sternbotschafter Ken ARD schreibt an Lord Halifax: Während ich völlig einsehe, dass zu dieser 11. Stunde jede Anstrengung gemacht werden sollte, das Unheil 323-25 August 1939 abzuwehren, bin ich im höchsten Grade im Zweifel, ob es wirklich einem nützlichen Zweck dienen würde, wenn der polnische Botschafter eine Unterredung mit Hitler suchte. Zweiter. Während ich von hier aus natürlich nicht urteilen kann, würde es scheinen, dass nach Hitlers Antwort auf den Brief des Premierministers eine jede derartige Annäherung mit Sicherheit als ein Zeichen der Schwäche ausgelegt werden würde und sogar jenes Ultimatum provozieren könnte, das wir zu vermeiden wünschen. Dritter. Wir haben bereits gesehen, dass das einzige Ergebnis von Lipskis Unterredung mit Feldmarschall Göring ein Wink war, Polen sollte seine westlichen Verbündeten verlassen. Falls Lipski Hitler aufsucht, scheint es wahrscheinlich, dass dieser Vorschlag ihm auf eine sogar noch eindrücklichere Weise vorgelegt werden wird. Vierter. Wenn Herr Lipski irgendeinen konkreten Vorschlag machen könnte, der Hitler gefallen würde, so dürfte die Unterredung nützlichen Effekt haben, aber ich vermag nicht zu sehen, welchen Vorschlag Lipski unter den gegebenen Umständen machen kann, der beiden Seiten annehmbar sein könnte. So trifft sich unglücklich, dass Herr Weizsäcker nicht in Berlin sein soll, da es für sie möglich sein könnte, Angelegenheiten in einer ruhigeren Atmosphäre zu erörtern, um zu versuchen, irgendeinen Kompromiss zu finden, der die augenblickliche Spannung erleichtern würde. Fünfter. Es erscheint offenkundig, dass es augenblicklich deutsche Taktik ist, ein Fait accompli in Danzig sicherzustellen, von dem sie glauben mögen, die Polen müssten es akzeptieren. Sechster. Es scheint mir, dass das Dreierkomitee vor dieser Situation nicht unbegrenzt die Augen verschließen kann, und ich würde anregen, dass Herr Burkhardt angewiesen werden soll, eine Anstrengung zu machen, einen Ausweg aus der gegenwärtigen Impasse zu finden. DBFP 7 Nummer 270, Stern Lord Halifax teilt Botschafter Ken ARD mit, dass die deutsche Presse offensichtlich versuche, die Schuld für jeden Ausbruch im Voraus Polen anzuhängen, und angesichts der vom Papst und Präsident Roosevelt gemachten Appelle hielte er es für wichtig, dass die polnische Regierung jede Handlung vermeiden sollte, dass sie in der Position des Angreifers erschiene. Er hoffe deshalb, dass die polnische Regierung strengste Anweisungen zur Vermeidung von Grenzzwischenfällen geben würde und beauftragt Ken ARD, Herrn Beck entsprechend zu unterrichten. DBFP 7 Nummer 272, Stern Lord Halifax beauftragt Botschafter Ken ARD, M.A. Beck sofort zu unterrichten, dass nach seiner Meinung die polnische Regierung nichts verlieren könne durch eine günstige Antwort auf Präsident Roosevelts Appell. 324-25 August 1939. Ich weiß, dass die polnische Regierung die Möglichkeit einer Vermittlung nicht günstig ansieht, aber die Bedingungen der Botschaft des Präsidenten sind so, dass es der polnischen Regierung eine ausgezeichnete Gelegenheit gibt, sich in Übereinstimmung mit der Weltmeinung zu halten. Man kann sich darauf verlassen, dass die deutsche Regierung den Appell zurückweist, und eine günstige Antwort kann die polnische Regierung kaum benachteiligen. DBFP 7 Nummer 280. Sternbotschafter Henderson stimmt in einem Telegramm an Lord Halifax unter Bezugnahme auf das römische Telegramm Nummer 222 zu, dass das Treffen zwischen dem polnischen Botschafter und dem deutschen Staatssekretär jetzt nicht mehr hinreichend sei. Wenn Kontakt hergestellt werden soll, sollte das Mindeste ein Treffen zwischen dem polnischen Botschafter und Hitler oder Ribbentrop sein, vorzugsweise dem Ersteren, falls möglich. Dabei könnte eine Unterredung zwischen Herrn Beck und Herrn V. Ribbentrop arrangiert werden zur Diskussion der Lage. Prestige ist nunmehr eine unbedeutende Erwägung, aber das Treffen brauchte nicht unbedingt in Berlin stattzufinden. DBFP 7 Nummer 271, Sternbotschafter Ken ARD telegrafiert Lord Halifax, dass General Carton de Wiart allein mit dem Außenminister Beck und dem Vizeminister für auswärtige Angelegenheiten heute frühstückte. Dabei bat ich ihn, Herrn Beck in dem gewünschten Sinne Vorstellungen zu machen und die polnische Regierung zu drängen, alle Vorfälle sowie alle Handlungen sorgfältig zu vermeiden, durch die sie in die Lage des Angriffes versetzt werden könnte. Herr Beck sagte dem General, wie er es auch mir gegenüber getan hat, dass er die Wichtigkeit dieses Punktes voll würdige. Strenge Befehle würden gegeben, alle Zwischenfälle zu vermeiden und er habe nicht die Absicht, in die deutsche Falle zu gehen. Auf Anregung des Reichsaußenministers empfing Adolf Hitler um 13.30 Uhr Botschafter Henderson zur Aussprache, an der auch der Reichsaußenminister teilnahm. Hitler ließ den Hauptinhalt am Nachmittag dem Botschafter in Form einer Erklärung durch den Gesandten Schmidt überreichen. Henderson berichtete seiner Regierung. DB Nummer 89, DB Nummer 90, Stern gewisse Historiker haben sich über Hitlers Angebot eines eventuellen Beistands für England abfällig geäußert. Es wird daher den Leser interessieren, an anderer Stelle. 325. Zu erfahren, dass auch Gordela in einer seiner Denkschriften ein solches Hilfsversprechen als empfehlenswert bezeichnet hat. Sternbotschafter Henderson telefoniert an Lord Halifax, welche Ansicht SMR immer von dieser Demarche nehmen mag, so betrachte ich sie wenigstens als Anzeichen, dass Hitler noch den Weltkrieg zu vermeiden wünscht. Zweiter. Ich betrachte es als wesentlich, dass SMR Hitlers Angebot sehr ernsthaft auffassen sollte und nicht durch irgendeine Rückweisung Ursache für verständliche Erbitterung geben sollte. Dritter. Ich meine, es würde mit diesem Gesiditschpunkt einem guten Zweck dienen, wenn ich morgen, öftlich, diese Nacht nach London fliegen würde. Die bloße Tatsache meines Tuns würde einen üblen Tag zurückstellen und in dieser Weise hilfreich sein. Vierter. Wir möchten vergesslich sein bezüglich der Tatsache, dass Hitler dadurch, dass er dieses Angebot macht, versucht, die Last des Krieges auf uns zu laden. Aber dem muss man ins Angesicht sehen und inzwischen kann Polen möglicherweise verständlich gemacht werden, was auf dem Spiele steht. DBFP 7 Nummer 286, Sternbotschafter Henderson schreibt in einem Brief, dessen Anfang unter dem 24. August aufgeführt ist, an Lord Halifax, ich habe gerade Lora Ines Telegramm gelesen, Nummer 261. Es ist allein die polnische Regierung, die ermitteln kann, ob Hitler den Gedanken einer internationalen Garantie annehmen wird. Er, Hitler, wollte es nicht mit mir besprechen, noch beantwortete er es in seiner Antwort an den Ministerpräsidenten. Seine Haltung zu mir war einfach die, dass es nutzlos wäre, irgendetwas mit Polen zu erörtern, solange wir es ermutigten, unvernünftig zu sein. In der Tat, das einzige nützliche Ergebnis meiner Unterredung war, dass die Erkenntnis unserer Entschlossenheit Hitler genügend Stoff zum Nachdenken geben wird, eine polnische Demarsche zu berücksichtigen, wenn sie gemacht ist. DBFP 7 Nummer 312, Sternbotschafter Henderson schreibt an Sir Cadogan vom Foreign Office, im Laufe eines Gespräches mit Hitler sagte er, in England haben einige Leute versucht, es so hinzustellen, als ob ich im letzten September geblufft hätte. Diese haben absolut Unrecht. Ich kann versichern, dass ich damals nicht geblufft habe, genauso wenig wie ich heute bluffe. Meine beiden Barometer hier überzeugen mich durch ihre Besorgnis, dass sie zumindest nicht glauben, dass Hitler blufft. Vielleicht hat er es getan bis zu dem Russi 326-25 August 1939 Sehenstreich, aber jetzt, wo die Blockadefurcht wesentlich vermindert ist, fürchte ich, dass er sich entschieden hat, das Spiel zu wagen, wenn er nicht im Wesentlichen erreicht, was er will. Er rechnet darauf, dass England und Frankreich nicht in der Lage sein werden, Deutschland irgendwelchen ernsthaften materiellen Schaden zuzufügen, dass Polen schnell überwältigt sein wird und dass weitere Zerstörungen sinnlos sein müssen. Ich zitierte ihm gegenüber General Clausewitz, dass der Krieg eine Sache der Überraschungen wäre, und während jeder den Beginn voraussehen könne, kann keiner seinen weiteren Verlauf oder sein Ende vorhersagen und dass Anfangserfolge nicht den Endsieg bedeuten. Aber seine Antwort auf beinahe alles, was ich sagte, war, dass England an allem schuld wäre. Wir führten die Tschechen im letzten Jahr und im März ins Unheil, und wir führten die Polen die gleiche Straße etc. Ich wünsche, die Polen würden im eigenen Interesse weise sein, aber wie Fischer in seiner HE Story of Europe sagt, die Polen haben nur ein einziges Mal in ihrer Geschichte Weisheit gezeigt, als sie Sobieski zum König wählten. DBFP 7 Nummer 313, der letzte Satz beweist, dass die Engländer die Mentalität des Opfers ihrer Garantie genau kannten. Der britische Geschäftsträger Sir Ogilvy Forbes schreibt an Sir Kirkpatrick, Sie können sich wohl vorstellen, wie es hier aussieht. Wir sind schon eine Stufe jenseits der Hochwassermarke vom letzten September, und die Botschaft sieht aus wie ein Möbellager. Die Journalisten sind gestern abgereist. Aber nicht ein UN-freundliches Wort von privaten Deutschen, DBFP 7 Nummer 314, die deutsche Botschaft in London meldet, dass die gestrigen Regierungserklärungen, die Debatte im Unterhaus und die gesamte Presse beweisen, dass das englische Volk geschlossen hinter der Regierung stehe. Die Honorierung der polnischen Garantie sei zu einem nicht mehr diskutierbaren Ehrenpunkt geworden. Lediglich die pazifistischen Abgeordneten Lansbury und Maidstone, die über keine Anhängerschaft verfügten, forderten Frieden um jeden Preis. Adab 7S248F, Men am frühen Nachmittag wurde der polnische Botschafter in London, Graf Rakczynski, verständigt, dass das englisch-polnische Beistandsabkommen sofort unterzeichnet den könne und er möge die Zustimmung seiner Regierung einholen. Er rief diese an und wurde schon um 17.20 Uhr ermächtigt, den vorbereiteten Vertrag mit Lord Halifax zu unterzeichnen, was um 17.40 Uhr Metz geschah. Das Abkommen wurde sofort veröffentlicht. Wer zusammen, DB Nummer 92, 327, 25 August 1939 zugleich wurde ein Geheimabkommen abgestilos sehen, das erst am 5.4.1945 in London veröffentlicht wurde, nachdem es in einer Rede im Unterhaus am 15.12.1944 erwähnt worden war. Namiö, S344, DB Nummer 93, aus dem Wortlaut des Hauptvertrages musste man annehmen, dass im Artikel I unter einer europäischen Macht auch Russland zu verstehen sei. Diese Annahme erwies sich jedoch als irrig, denn als Deutschland die eine Hälfte von Polen besetzt und Russland die andere Hälfte geschluckt hatte, richtete das Unterhausmitglied Harvey die naive Anfrage an seine Regierung, ob die Beistandsverpflichtung nicht auch für den Fall des russischen Angriffs gelten würde. Er erhielt am 19.10.1939 durch den Unterstaatssekretär Butler folgende schriftliche Antwort: Nein, während der Verhandlungen, die zur Unterzeichnung des Abkommens führten, wurde zwischen der polnischen Regierung und der Regierung seiner Majestät vereinbart, dass das Abkommen nur für den Fall eines Angriffs durch Deutschland gedacht sei. Die polnische Regierung bestätigte, dass dies zutrifft. Backreis, S214, die Richtigkeit dieser Antwort fand bei der Veröffentlichung des Geheimabkommens ihre Bestätigung, denn darin ist ausdrücklich festgelegt, dass mit einer euroarkundreitplatzischen Macht nur Deutschland gemeint sei, dass sich Artikel 2 ein auf Danzig bezöge und mit den in Ziffer 2 erwähnten Ländern Belgien, Holland und Litauen gemeint seien, zu denen später Lettland und Estland hinzukämen. Dr. Hans Krim schreibt daher mit Recht, Artikel 3 und der geheime Zusatz tun dar, dass es sich bei dem Bündnis sehr viel weniger um ein Bündnis für Polen als um ein Bündnis gegen Deutschland handelte. Hans Krim, S330, Stern. Eine weitere treffliche Charakteristik des Vertrages enthalten folgende Ausführungen: Er enthält gegenüber dem ursprünglichen Rahmen zwei Ergänzungen, die höchst charakteristisch sind. Die eine besteht darin, dass der Bündnisfall sich auch, Ziegler, S63F, auf die Möglichkeit erstreckt, dass eine Vertragspartei, also Polen oder England, in Feindseligkeiten mit einer europäischen Macht verwickelt würde, welche die Unabhängigkeit oder Neutralität eines anderen europäischen Staates so gefährdet, dass dies eine offensichtliche Bedrohung der Unabhängigkeit dieser Vertragspartei bedeutet. Diese Bestimmung bedeutet, aller umständlichen juristischen Terminologie entkleidet, dass der Bündnisfall zwischen England und Polen auch in dem Fall gegeben sein soll, da nicht die polnische Unabhängigkeit, sondern die eines anderen Staates gefährdet wäre, durch die Polen sich bedroht fühlte. Diese Bestimmung selbstverständlich auf Danzig gemünzt, aber sie konnte von Polen genau für Litauen oder einen seiner anderen Nachbarn in Anspruch genommen neue Errungenschaft, denn alle war so gut werden. Sie war jedenfalls völkerrechtlich eine 328/25 August 1939 früheren Bündnisverträge haben sich unseres Wissens nur auf den Fall der direkten Bedrohung einer der beiden vertragsschließenden Parteien bezogen. Die andere Ergänzung bestand in dem Artikel 7, in dem beide Teile sich verpflichteten, einen Waffenstillstand oder Friedensvertrag nur im gegenseitigen Einverständnis abzuschließen. Auch diese Bestimmung war eine Spezialität dieses englisch-polnischen Vertrages. Denn diese Vereinbarung war bisher nur in Kriegsverträgen üblich, also in solchen Verträgen, die während eines Krieges zwischen Verbündeten eingegangen gehen wurden. In Friedenszeiten galten solche Abmachungen als verpönt. Beide Bestimmungen sind darum besonders kennzeichnend für den immer entschlossener werdenden Kurs der englischen Politik. Stern sogar die englischen Kritiker Gilbert und Gott sind der Meinung, unter polnischem Druck war Halifax einverstanden gewesen, Danzig eine ebenso feste Garantie zu geben wie Polen. Aber er wollte sich nicht offen festlegen. Die britische Bürgschaft, den Status quo Danzigs zu verteidigen, war in einem Geheimprotokoll des Vertrags enthalten. Dort, im Geheimen, wurde die wichtigste Verpflichtung übernommen. Hitler konnte das nicht wissen und nahm an, dass sich England nicht gegen die Rückgabe Danzigs an Deutschland stemmen würde. Beck wusste davon und konnte es ablehnen, die Zukunft Danzigs mit Deutschland zu erörtern, da er sicher sein konnte, dass ein deutscher Schritt zur Eroberung der freien Stadt die Briten zum Eingreifen auf polnischer Seite veranlassen würde. Gilbert und Gottes 216, Lord Halifax berichtet Botschafter Ken ARD, dass der polnische Botschafter in London heute Nachmittag den polnischen Vertrag unterzeichnet habe. Er hätte sich dann noch mit ihm unterhalten und er hätte zugestimmt, dass es wichtig wäre, von der polnischen Seite zu vermeiden, sich zu irgendwelchen unerwünschten Reaktionen provozieren zu lassen. Ich sagte dem Botschafter, dass es wesentlich wäre, in diesem kritischen Zeitpunkt ganz klar den Unterschied zwischen Danzig und dem polnischen Gebiet selbst zu sehen. Ich erkenne voll an, wie lebenswichtig für Polen die Position in Danzig wäre, aber ich könnte nicht glauben, dass, falls es eine günstigere Gelegenheit zu sprechen über Danzig gäbe, die polnische Regie rangklug handeln würde, wenn sie diese ablehnen würde. Sie würde einen großen Fehler machen, wenn sie eine Haltung einzunehmen suchte, in der Diskussion über eine friedliche Modifikation des Status Danzigs ausgeschlossen wäre. Es muss daran erinnert werden, dass durch den Abfall Russlands die Lage unvermeidlich verschlimmert wäre, und wenn ich auch dächte, dass die von der Regierung Polens und SMR angesichts dieses Abfalls eingenommene Haltung richtig wäre, dürften wir uns nicht selbst gegenüber den möglichen Konsequenzen die Augen verschließen. 329/25 August 1939 Der Botschafter schien damit nicht uneinig zu sein, sagte aber, dass es natürlich unmöglich wäre zu wissen, welche Politik Hitler angesichts einer starken Opposition annehmen würde, der er sich in seinen vorherigen Abenteuern nicht gegenüber gesehen hätte. Aus diesem Grunde dächte er, es ließ sich viel für die Aufrechterhaltung einer steifen Haltung sagen. Er würde in dieser Ansicht durch die Tatsache unterstützt, dass es bis heute kein Zeichen dafür gegeben hätte, dass seitens DBFP 7 Nummer 309 Deutschland ein Kompromiss gewünscht würde. Sternbotschafter Henderson berichtet Lord Halifax, dass er am Nachmittag dem polnischen Botschafter den Hauptinhalt seines Interviews mit Hitler gegeben habe. Ich sagte ihm, so sehr man die Vorschläge, die an SMR gemacht wurden, beargwöhne, und wie wenig Vertrauen man in den deutschen guten Glauben setze, müsste man Hitlers Schritt so betrachten, dass er natürlich unsere Grundsätze und unsere Unternehmungen in Polen berücksichtige. Ich sagte, dass ich Hitler ganz klar gemacht hätte, dass die einzige Basis solcher Erwägungen die friedliche Verhandlung mit Polen wäre. Hitler habe gesagt, dass er keine bindende Zusage in diesem Sinne geben könne in Anbetracht der Vermehrung der Zwischenfälle in Polen. Immerhin, die Tatsache, dass er mich bat, seine Vorschläge selbst nach London zu bringen, war zumindest ein Anzeichen dafür, dass er noch unentschieden war. Ich drückte ferner die persönliche Meinung gegenüber dem polnischen Botschafter aus, dass die polnische Regierung selbst eine Demarsche einleiten solle. Herr Hitler hatte mir gesagt, dass er entschlossen wäre, ein Ende mit den mazedonischen Zuständen an seinen Ostgrenzen zu machen. Das war zumindest ebenso sehr in Polens als in Deutschlands Interesse. Warum sollte Warschau ihn nicht anweisen, V. Ribbentrop morgen zu sehen, um als einzigen Weg, kleinere Streitfälle zu beenden, einen Austausch der Bevölkerung auf derselben, aber viel leichteren Linie wie in Südtirol vorzuschlagen? Solch ein Schritt könnte als der Anfang von Verhandlungen dienen und schließe nicht die sofortige Beilegung der Danzig- oder Korridorfrage ein. Der polnische Botschafter sagte, dass er persönlich für eine solche Anregung sei und sie nach Warschau weitergeben würde. Aber ich fürchte, dass die polnische Regierung zu argwöhnisch ist und zu bange, ein Zeichen von Schwäche zu zeigen, um es ohne Druck von uns und von der französischen Regierung zu verwirklichen. Überdies, wenn ein solcher Schritt getan werden soll, dürfte er nicht später als Mor, DBFP VTI Nummer 293, gen getan werden. Stern am Vormittag war der Schwede Birger Dalerus mit dem Flugzeug in London eingetroffen. Bei seinen Freunden verfasste er einen Bericht über sein Gespräch mit Göring für das Foreigistan Office, Dalerus, S53F, 330, 25 August 1939. Etwa um 17 Uhr teilte Mir Spencer mit, dass Sir Neville Henderson im Lauf des Tages gebeten worden sei, zur Reichs-KNZ-Lei zu kommen, um mit Hitler zu verhandeln, und dass somit die offiziellen Wege für Verhandlungen beschritten worden seien. Dies musste als ein beruhigendes Anzeichen gedeutet werden. Wenn die deutsche Regierung als Ganzes von dem gleichen Geist beseelt war, wie er bei meinem Gespräch mit Göring in Erscheinung trat, musste eine solche Zusammenkunft die erstrebten offiziellen Verhandlungen der Regierungen bewirken können. Auf 18:30 Uhr war ich zum Foreigistan Office bestellt, um mit Lord Halifax zusammenzutreffen. Er erklärte unter anderem, dass er seit der Mitteilung von Hendersons Besuch bei Hitler hoffnungsvoll gestimmt sei, obwohl er noch keinen genauen Bericht über das Resultat dieser Begegnung erhalten habe, hoffe er, dass die Initiative zur Aufnahme offizieller Verhandlungen eine friedliche Lösung ermöglichen würde. Halifax schloss damit, mir zu danken und die Hoffnung auszusprechen, dass man mich nun nicht weiter in Anspruch zu nehmen brauche, nachdem die offiziellen Verhandlungswege wieder eröffnet worden seien. Um 20 Uhr traf ich im Carlton Hotel mit den 7 englischen Herren zusammen, die an der Konferenz auf Sönkenissenkog am 7. August teilgenommen hatten. Die Stimmung war die allerbeste, und wir setzten uns zu Tisch, um unser Dinner mit dem Gefühl einzunehmen, dass das große Problem wohl gelöst werden könne. Indessen kamen wir während des Essens überein, ich solle versuchen, Göring telefonisch zu erreichen, um zu hören, wie die deutsche Regierung die Lage nach den mit Henderson geführten Verhandlungen betrachte. Als ich vom Carlton Hotel aus ein Gespräch mit Göring bestellte, erfuhr ich, dass die Telefonverbindung mit Deutschland abgebrochen sei. Mit Hilfe des Foreigistan Office glückte es mir jedoch, mit Göring 22:20 Verbindung zu bekommen. Er war sehr nervös und äußerte vorbehaltlos seine Unruhe über die ernste Lage, ja, er erklärte, dass er einen Kriegsausbruch jeden Augenblick befürchte. Er betonte, dass er viel von meiner Reise nach London erwartet und am Freitagmorgen mit Hitler eingehend unser Gespräch vom Donnerstag diskutiert habe. Ich äußerte meine Verwunderung über die eingetretene Veränderung und fragte nach deren Ursache. Göring antwortet etwas undeutlich, aber allmählich verstand ich, was er meinte. Er wies nämlich darauf hin, dass die Engländer eben Freitagnachmittag den Pakt mit Polen unterzeichnet hätten. Dies geschah in London im Ergebnis gleichzeitig mit dem Besuch Hendersons bei Hitler in Berlin und wurde von Hitler als eine Herausforderung und eine ausdrückliche Erklärung Englands dahin aufgefasst, dass es eine friedliche Lösung nicht wünsche. Nachdem ich meinen englischen Freunden den Inhalt dieses Gespräches mitgeteilt hatte, baten wir den Chef des Zentraldepartement des Foreigistan Office, M.A. Roberts, ins Carlton zu kommen, um das Foreigistan Office und die englische Regierung über die Lage in Berlin sofort zu orientieren. Roberts bestätigte als richtig, dass der Pakt mit Polen am gleichen Tage unterzeichnet worden sei, äußerte aber gleich 331/25 August 1939 zeitig seine Verwunderung darüber, weshalb dies in Deutschland missverstanden worden sei, nachdem die Unterzeichnung nur als selbstverständliche Folge des Umstandes betrachtet werden müsse, dass England seit mehreren Monaten sich zum Abschluss des Paktes verpflichtet und seinen Standpunkt klar und deutlich erklärt habe. M.A. Roberts sandte indessen sofort einen schriftlichen Bericht an Halifax mit den Angaben, die er erhalten hatte. An dieser Darstellung stimmt die Behauptung nicht, dass die Unterzeichnung des Paktes gleichzeitig mit dem Besuche Hendersons bei Hitler erfolgt sei. Bei der Unterzeichnung war Lord Halifax über das Ergebnis von Hendersons Besuch schon orientiert. Stern nachmittags wird der britische Botschafter über das Blutbad in Bilitz unterrichtet. Adab 7S237, Stern um 23 Uhr beauftragt Lord Halifax Botschafter KNARD in Warschau, bei der polnischen Regierung wegen eines Vorschlages für ein Korps neutraler Beobachter zu sondieren, das natürlich nur in Wirksamkeit trete, wenn man es möglich fände, irgendwelche Unterhandlungen zu beginnen. BBB Nummer 70, Stern, der polnische Regierungspräsident Moscicki beantwortete den Appell Roosevelts sofort, DB Nummer 94. Er sagte in gewundenen Phrasen eine angebliche polnische Verhandlungsbereitschaft zu, die natürlich in der ganzen Presse der Westmächte ausgeschlachtet wurde. Roosevelt benutzte sie als willkommenen Anlass, eine erneute Botschaft an Adolf Hitler zu richten und sich auf die angeblich positive polnische Antwort zu berufen. DB Nummer 95, Stern, zum wirklichen Charakter der polnischen Antwort führt Axel Freiherr von Frittakalor-Inghoven in Kriegsausbruch Kriegsschuld 1939-67 aus, es liegt hier also nur eine reine theoretische Zustimmung zu den verschiedenen internationalen eben gebräuchlichen Methoden der Streitschlichtung vor. Aus ihr kann keineswegs gefolgert werden, dass Polen gewillt wäre, im gegebenen Fall einer von ihnen den Vorzug zu geben. Da Polen weiter jede Initiative ablehnt, ist es völlig unmöglich, aus dieser generellen und unverbindlichen Zustimmung die Ermächtigung abzuleiten, die England für sich in Anspruch nimmt. Stern 332/25 August 1939. Der britische Botschafter Sir Lindsay teilt aus Washington mit, dass er am Abend sein Abschiedsinterview mit dem Präsidenten Roosevelt gehabt habe. In dieser Zeit sei die polnische Antwort auf seine Botschaft an den Präsidenten Moscicki eingetroffen und dieser habe sich dahin ausgedrückt, Die Antwort nehme eine direkte Erörterung des Verfahrens der Versöhnung an, verweigere aber einen Schiedsspruch. Er würde diese Antwort als Druckmittel gegenüber Hitler benutzen. DBFP 7 Nummer 316, in einem weiteren Telegramm teilt er mit, dass der Präsident ihm erzählt habe, er habe soeben einen Befehl unterzeichnet mit folgender Wirkung, nachdem er gehört habe, dass fremde Handelsschiffe schwimmend seien, bewaffnet, so dass sie als Beuteschiffe dienen könnten, sollten alle fremden Schiffe nach Waffen durchsucht werden, bevor ihnen Klarierungspapiere gegeben würden. Er versicherte mir dann, dass, während diese Untersuchung eine Verzögerung von etwa bis zu 2 Tagen für deutsche Schiffe einschließen würde, ich versichert sein könnte, dass die Untersuchung britischer Schiffe innerhalb einer halben Stunde erledigt sein würde. Es gelang mir nicht, irgendeine Information über die angekommenen Beuteschiffe herauszuholen und ich bin keineswegs sicher, dass er irgendetwas Endgültiges hatte. Er sprach im Ton einer teuflischen Freude und, obgleich ich fehlgehen kann, gab mir die ganze Sache den Eindruck eines Schuljungenstreiches. DBFP 7 Nummer 318, Stern. Die Chefs der westlichen Militärmissionen hatten mit Marschall Voroschilow eine Unterredung. Auf ihre Frage, ob er eine Fortsetzung der Verhandlungen für möglich halte, erwiderte er, dass dies wenig sinnvoll sei. Während der gesamten Verhandlungsdauer brachte die polnische Presse und das polnische Volk ständig zum Ausdruck, dass sie die Hilfe der Sowjets nicht haben wollten, und von Rumänien kam überhaupt keine Antwort. Hätten wir etwa Polen erobern sollen, um ihm unsere Hilfe anzubieten, oder sollten wir Polen auf unseren Knien bitten, unsere Hilfe anzunehmen? Die Lage war für uns unmöglich, Freund, 3S127, Stern. Am Abend erreichten wir Paris. Der Zionistenführer H.M. Weizmann schreibt, es ist sonderbar, sich daran zu erinnern, dass es in jenen letzten Tagen des August noch Leute in hohen Stellungen gab, die glaubten, dass der Krieg noch abgewendet wird. Weizmann, S415, der Berliner Nunzius Orsenigo berichtet nach Rom, der Plan, die polnische Frage durch eine unvorhergesehene und beschleunigte 33325 August 1939 Invasion zu lösen, sodass die Hilfeleistung der Verbündeten zu spät kommen müsste, scheint aufgegeben worden zu sein, auch schon deswegen, weil er sich kaum unblutig verwirklichen lassen würde. Heute fasst man seitens Deutschlands viel dringlicher den Plan ins Auge, Polen zu einem Zwiegespräch zu nötigen, um ihm, wie bereits in Prag geschehen, eine Übergabe aufzuzwingen. Wenn Polen einen Weg fände, in ehrenvoller Weise zu einem ähnlichen Gespräch zu kommen, und wenn es sodann auch einen ehrenvollen Kompromiss erreichen könnte, dann wäre dieser Krieg, wenigstens für lange Zeit, vermieden und langfristiger Vertrag auf gegenseitigen Nichtangriff getätigt werde. Alles kommt darauf an, dass ein guter, Giovanni, S99, Sternkraft Czarnöl vermerkt in seinem Tagebuch, während der Nacht hatte ich ein Telefongespräch mit Ribbentrop, der im Auftrag Hitlers wissen lässt, dass die Lage infolge der üblichen polnischen Herausforderungen im Begriffe ist, kritisch zu werden. Der Ton ist weniger entschlossen und überheblich als sonstige. Ich deute an, dass eine neue Zusammenkunft zwischen uns wünschbar wäre. Seine Antwort ist ausweichend. Bastiani teilt mir mit, dass während meiner Abwesenheit die Stimmung des Duce wieder äußerst kriegerisch geworden ist. In der Tat treffe ich ihn am Morgen in dieser Geistesverfassung an. Ich benütze die Ansichten des Königs, um ihn umzustimmen, und erreiche es, dass er einverstanden ist mit einer Mitteilung an Hitler, in der wir unsere vorläufige Nichteinmischung bekannt geben und uns vorbehalten, die Lage neu zu prüfen, sobald wir unsere Kriegsausrüstung vervollständigt haben. Ich bin über dieses Ergebnis sehr befriedigt, aber der Duce ruft mich in den Palazzo Venezia. Er hat seine Meinung geändert, er fürchtet ein abschätziges Urteil der Deutschen und wünscht unverzüglich am Krieg teilzunehmen. Ein Kampf ist unnütz, ich gebe es auf und kehre in den Palazzo Chigi zurück, wo die hochgemute Stimmung von vornherein einer tiefen Niedergeschlagenheit weichen muss. 14 Uhr, man kündet mir eine Botschaft Hitlers für den Duce an. Ich gehe mit Mackensan zum Palazzo Venezia. Die Botschaft ist in unbestimmten, verblasenen Worten abgefasst, schließt mit der Andeutung, dass die Aktion bald beginnen wird und bittet um das Verständnis Italiens. Ich gehe von diesem Satz aus, um den Duce zu überzeugen, Hitler folgendermaßen zu schreiben, wir sind nicht bereit, mitzumachen, wir werden es tun, wenn ihr uns alles Rüstungsmaterial und alle Rohstoffe, die wir brauchen, liefert. Es ist noch nicht eine Mitteilung, wie ich sie gewünscht hätte, aber immerhin etwas. Das Eis ist gebrochen. Ich telefoniere die Mitteilung persönlich Attolico, der sie Hitler überbringt. Die deutsche Reaktion ist kühl. 21 Uhr und 30 Minuten bringt Mackensan eine kurze Not, in der wir um eine genaue 33425 August 1939 Aufstellung unserer Bedürfnisse ersucht werden. Im Wagen empfiehlt mir Make Kinsen, der ein Gegner des militärischen Abenteuers ist, eine recht vollständige Liste aufzustellen, er hofft, damit könnte seine Regierung zur Vernunft gebracht werden. Stern. Um 1 Uhr nachts unterrichtete der Reichsaußenminister telefonisch den Grafen Czarnöly vom Ernst der Lage, um zu vermeiden, dass italienischerseits von unerwarteten Wendungen gesprochen werden kann. Es stimmt also nicht, wie Hogan behauptet, dass Hitler Ribbentrop beauftragt habe, Czarnöly um eine endgültige und schlüssige Erklärung über die Stellung Italiens zu ersuchen. Czarnöly antwortete, Deutschland werde am folgenden Tag eine Erklärung von Italien erhalten, doch hütete er sich, anzudeuten, dass diese Antwort, ADAP 7 Nummer 263, negativ ausfallen werde. Diese italienische Erklärung wurde ja erst durch den Brief ausgelöst, den Hitler am Nachmittag an Mussolini richtete und den dieser um 18 Uhr beantwortete. Hogan verlegt auch fälschlicherweise die Unterredung, die Botschafter von Madeangsen erst am Nachmittag bei der Überreichung des ersten Hitlerbriefes mit Mussolini hatte, auf den Vormittag des 25.8., sodass er wieder zu völlig falschen Schlussfolgerungen bezüglich Hitlers Haltung kommt. In Wirklichkeit kam Mackensens Bericht über diese Unterredung erst am 26.8. nach Berlin. Hogan, S656, 658, 666. Lord Halifax ratet an Botschafter Lorraine, 1. Ich sehe die Schwierigkeiten völlig ein, denen Signor Mussolini begegnen würde, wenn er sich von der Achse löste. 2. Eine dieser, von der ich allerdings nicht weiß, wie viel Gewicht er ihr zu messen würde, würde diese sein, dass er fürchten könnte, er würde sich in diesem Fall den deutschen Groll zuziehen, wenn nicht gar Feindseligkeiten, und dass er zwischen alle Stühle geraten könnte. 3. Glauben Sie, dass es möglich oder wünschenswert sei, Signor Mussolini auf irgendeine Weise zu übermitteln, dass, im Falle wir mit Deutschland in Krieg geraten und in dem Falle, dass er sich in Schwierigkeiten findet infolge seines Versäumnisses, mit Deutschland zu handeln, wir unsererseits bereit sein würden, ihm unsere Mitarbeit und Unterstützung zukommen zu lassen, DBFP 7 Nummer 276, Stern. Verschiedentlich ist behauptet worden, am Vormittag sei eine negative italienische Mitteilung gekommen, ja V. Ribbentrop schreibt inzwischen London und Moskau, 187, dass ihm Hitler selbst berichtet habe, Botschafter Attulico habe diese Mitteilung am Vormittag überbracht. Das kann aber nicht sein, denn Attulico sah. 335. Hitler erst am Nachmittag. Hitler muss sich bei seiner Kenntnis der negativen Haltung Italiens entweder auf den Brief des Botschafters V. Mackensen vom 23.8. oder vielleicht auf einen Abhörbericht gestützt haben, der das Telegramm Attolikos vom 24.8. erfasst hatte. Im Übrigen wird er sich daran erinnert haben, was ihm Staatssekretär V. Weizsäcker am 23.8. in Berchtesgaden über die Äußerungen des Grafen Magistrati vom 20.8. berichtet hatte. Die von Czarnö mit Billigung Mussolinis um 12.30 Uhr aufgesetzte und von Attulico um 13.25 Uhr Ribbentrop angekündigte Absage Italiens ging überhaupt nicht ab, offenbar, weil die italienische Regierung erst den Inhalt des inzwischen von Mackensen angekündigten Hitlerbriefes abwarten wollte. Sternbotschafter Lorraine telegrafiert aus Rom an Lord Halifax, darf ich wagen, Ihrer Betrachtung die folgende Methode eines Vorgehens anheimzustellen, von der ich glaube, dass sie im Einklang mit Ihren Ansichten steht. Falls a. ermittelt werden kann, dass Hitler im Prinzip den Gedanken der internationalen Garantie einer deutsch-polnischen Regelung annehmen wird, dann wird b. SMR der polnischen Regierung anraten, zu erklären, dass sie das Recht der freien Stadt Danzig, über ihre eigene politische Zugehörigkeit zu bestimmen, anerkennt, und dass sie willens ist, diejenigen Änderungen im Statut der freien Stadt Danzig auszuhandeln, die eine derartige Bestimmung einschließt, vorausgesetzt, die gesamte Regelung wird durch eine internationale Garantie gesichert werden. Diese öffentliche Erklärung würde der erste Schritt sein und ihm würde nachfolgen c. eine sofortige Darlegung Hitlers, die seine Bereitschaft zu verhandeln und seine Annahme des Grundsatzes bekundet, dass schließliche deutsch-polnische Regelung einschließlich geeigneter Bürgschaften für Polens lebenswichtige wirtschaftliche Rechte international garantiert werden wird, wobei a. und c. Mussolinis Sache wäre und b. die von SMR, DBFP 7 Nummer 261, Sternbotschafter Lorraine telegrafiert an Lord Halifax. Mitteilungen des Militärattaches, zu einem Augenblick, da die italienische Presse verkündet, dass die Deutschen sich Danzigs bemächtigen werden, wenn Polen Hitlers Forderungen nicht nachgibt und da wiederholte Erklärungen der britischen und französischen Regierungen es vollauf verdeutlicht haben, dass jede derartige Handlung sie zwingen würde, den Krieg zu erklären, ist hier der Mangel an militärischer Vorbereitung erstaunlich. Das folgende in Beispielen, a. kein heftiger Feldzug über Rundfunk oder in der Presse, um das Volk zur Kriegswut aufzureizen, ist bisher in Gang gesetzt worden. 336, 25 August 1939 abseits dieser b. Die Einberufung von Truppen schreitet lethargisch voran, Beispiele habe ich reichlich Beweise, dass sowohl Armee als auch breite Öffentlichkeit dem Krieg stark abgeneigt und überzeugt sind, dass sie nicht in Krieg verwickelt sein werden. Unzweifelhaft ist dies teilweise auf weit verbreitete Propaganda zurückzuführen, dass Großbritannien und Frankreich nicht um Danzig kämpfen werden, aber es besteht auch eine starke Abneigung, kein Blut in einem Konflikt mit seinen alten Verbündeten auf der deutschen Seite zu vergießen. Faktoren im Verein mit dem Mangel an Vorbereitungen führen mich zu dem Schluss, dass sich Italien in einem Krieg gegen die Demokraten nicht Deutschland beigesellen, sondern neutral bleiben wird, Schwierigkeit, Deutschland über seine westliche Grenze anzugreifen, und angesichts der geringen Einschätzung des Wertes der italienischen Armee, welche denn diese mir kommt vor, dass zufolge der Franzosen zu eigen ist, es der französische Kriegsplan sein mag, einen sofortigen Angriff gegen Italien anzusetzen. Dies würde natürlich Italien zwingen, in Notwehr zu kämpfen und ich glaube, dass dies das Volk sofort einen würde, seine wahren Gefühle zu vergessen und Frankreich und uns selbst mit zwei entschlossenen Feinden anstelle eines einzigen konfrontieren würde.